Das ist die aktuelle Single-Auskopplung aus dem brandneuen Album von Paul van Dyk, In Between. Und zwar White Lies mit Jessica Sutter zusammen von den Pussycat Dolls. Ich habe es euch gerade erklärt, Paul ist auf dem Weg von Berlin-Tegel vom Flughafen direkt hierher ins Wendet Office, Ecke Kurfürstendamm, Damaschke-Straße. Da sind wir heute Abend nicht zum ersten Mal. Es ist allerdings schon wieder 10 Monate her, dass wir hier waren. Und von daher war es gar nicht so verkehrt, dass das Album sich vielleicht ein bisschen verschoben hat. Seit 24. August ist es im Handel. Wenn ihr heute Abend direkt dabei sein wollt, dann geht ihr ins Internet. Und zwar gebt ihr ein www.paulvandyk.de. Auf der Startseite gibt es dann einen Banner, den könnt ihr direkt anklicken und da könnt ihr uns auch dann direkt mit den ersten Bildern verfolgen. Wir sind hier direkt im Chefbüro von Paul, da wo er normalerweise sitzt, wenn er mal überhaupt in Berlin ist. Weil morgen ist er schon wieder in Großbritannien oder in Irland und am Sonntag ist er schon wieder in Las Vegas. Also, all das werden wir nachher besprechen. Natürlich intensiv über das Album sprechen, Sachen auch euch spielen, die ihr so vielleicht noch nicht gehört habt. Und bis dahin, bis Paul gleich da ist, gibt es exklusive neue Singles, neuen Stoff von Wendit. Unter anderem die aktuelle Single von Thomas Bronswehr, die heißt Resound. Die haben wir euch schon mal vorgestellt, aber nicht in dieser Version, nämlich im Nils van Ahorn und Dan Reeves Remix. Noch nicht veröffentlicht, kriegt er jetzt exklusiv. Haben sie uns mal alles schnell hier rüber geschoben. Alexa und Corinna sind noch im Büro, Jens ist noch im Büro, Markus und Markus sind im Büro, also Gernot Sünje ist da, also das ganze Büro ist hier voll besetzt. Ihr könnt nachher im Internet auch Bilder gucken, und zwar unter paulvandyk.de/maximal. Wenn ihr uns E-Mails schreiben wollt, könnt ihr das jetzt schon mal tun, wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt schon mal loslegen. E-Mail-Adresse heute Abend, auch das ist ja mittlerweile Tradition, maximal@paulvandyk.de. Also, wenn ihr uns schreiben wollt, maximal@paulvandyk.de. Alle Fragen an Paul bitte an diese Adresse. Fragen zum heutigen Abend, Fragen an oder überwendet. Lasst euch was einfallen. Fragen zum neuen Album, Fragen zu Paul generell. Könnt ihr schicken heute Abend während des ganzen Abends an maximal@paulvandyk.de. Und wenn ihr die ersten Bilder nachher sehen wollt, wo wir uns gerade befinden und wie es hier aussieht, paulvandyk.de/maximal oder ihr geht einfach auf paulvandyk.de und da gibt es dann auch den Banner, wo ihr draufklicken könnt. Das hier, ich sag's nochmal, ist Thomas Bronswehr, die aktuelle, und die heißt Resound, das ist der Nils van Ahorn und Dan Reeves Remix, exklusiver Stoff, heute Abend beim großen Paul van Dyk In Between Spezial. We'll be right back. Sunshine Live Maximal Spezial. We'll be right back. Spezial. Hier ist Sunshine Live Maximal live aus Berlin, aus dem Vended Phonic Office hier, Ecke Kurfürstendamm, Damaschke-Straße. Da ist Paul van Dyk mit seiner Crew zu Hause und ist jetzt schon im Auto von Berlin-Tegel hierher direkt ins Office, direkt aus Ibiza gelandet, gestern Abend im Amnesia gespielt und jetzt direkt hier ins Office und gleich weiter. So muss es sein. Es geht heute Abend um das neue Album von Paul van Dyk, In Between, und das werden wir euch explizit heute nochmal radiomäßig vorstellen. Natürlich mit ihm selbst, mit Paul van Dyk himself. Und ja, uns geht's eigentlich gut hier. Ihr könnt nachher im Internet schauen unter paulvandyk.de. Da gibt's dann einen Banner, da ist Maximal auch mit drauf. Und da klickt ihr drauf, da gibt's eine Special Maximal-Seite heute Abend. Ihr könnt uns natürlich auch E-Mails schreiben ins Paul van Dyk Office. Und zwar unter maximal@paulvandyk.de. Ja, ich bin's halt gewohnt. Also maximal@paulvandyk.de, das ist die Adresse für heute Abend. Geht mit oder ohne Bindestrich, wie ihr wollt. Und das hier heute Abend ist das große Paul van Dyk Special zum neuen Album In Between. Ihr hört gerade sehr exklusive Sachen, die demnächst bei Vended erscheinen werden, die ihr natürlich auch demnächst bei Phonic runterladen könnt. Das zum Beispiel, was wir gerade gehört haben, ist die neue von Nova, und zwar Platitude. Und jetzt gibt's ganz kurze Werbung und dann gibt's was Neues von Santiago de Niño mit Damien Hack zusammen, Red Sky im Duderstadt Progressive Dub Mix. Aber erstmal kurze Commercials, dann gehen wir gleich wieder hier auf Sendung live aus Berlin. Sunshine Live. Just live it. Sunshine Live Maximal Spezial. We'll be right back. Live, maximal spezial, live aus dem Vended Office in Berlin. So, ich glaube, unten ist ein Auto vorgefahren und das müsste vielleicht eigentlich auch dann vielleicht Paul sein. Wenn man mal auf ein Fenster guckt. Moment, Moment, es klingelt auch, man hört das glaube ich auch gerade. So, wir gucken mal. Johannes, Paul, bist du's? Hi, ich bin endlich da. Lass mich mal rein. Wir drücken mal drauf, irgendwie, es rauscht gerade. So, Türöffner wird gedrückt. Ja, so ist das, ne? Ibiza, schöne Nächte verbringen und dann den Rückflug nicht kriegen und dann von Düsseldorf fliegen müssen, das ist natürlich schwierig. Aber es ist immer so im September, da sind die Flüge sehr eng, wenn man von der Insel zurückfliegen will. So, das heißt, Paul wird gleich die Treppe hochsprinten, ein Mikrofon haben wir für ihn auch schon bereit. Und ihr seht, das hier ist eine Live-Sendung und so gefällt es uns eigentlich immer am besten. Also nicht irgendwie vorproduziert oder irgendwie, Moment, ich mach die Tür auf. Komm rin, Alter. noch die Tasche um den Hals. Komm, setz dich erstmal hin, mach erstmal locker. Wir haben ja lecker Sushi bestellt. So, und es ist eigentlich genau perfekt getimt, Herr van Dyk. Du der Stadt, Remix läuft aus. Da ist ein Mikro. Vielleicht, hallo. Ja, servus erstmal. Ich hatte die Treppe hochgerannt, ja, insofern noch ein bisschen. Setz dich erstmal und ganz entspannt locker machen und dann kannst du vielleicht einfach kurz Hallo sagen und wir haben da schon eigentlich die UI eingelegt, auch von Vended und dann können wir gleich ganz entspannt anfangen. Ja. Wie geht's? Gut soweit. War jetzt halt irgendwie so auf die letzten Meter noch ein bisschen stressig, aber sonst alles in Ordnung. Warum muss man eigentlich von Ibiza nach Düsseldorf über dann nach Berlin fliegen? Gibt es keinen Direktflug? Berlin? Also zumindest nicht freitags. Also es gibt einen Hinflug am Donnerstag, der ist direkt, aber das ist halt immer so mit den Urlaubsinseln, ja, und den Urlaubsfliegern. Da ist es dann halt alles ein bisschen anders. Halt, ja. Sei froh, dass du kein Nachrichtensprecher bist. Das wäre das Tödlichste überhaupt, wenn du jetzt außer Puste bist. Kannst du keine Nachrichten sprechen. Paul, hol erstmal Luft. Wie gesagt, die Mannschaft hat hier Sushi bestellt. Das ist ja auch schon traditionell. Wenn wir kommen, muss das Ganze wendet auf das Sushi essen. Ich glaube, es beschwert sich aber, glaube ich, auch keiner. Hm. Ja. Du kannst die nächste abfahren. Du drückst einfach und du weißt ja, wo deine Regler sind. Also, und wir sitzen ja wieder bei ihm hier direkt am Schreibtisch. Ich habe mir ein bisschen unordentlich gemacht. Kannst du dann morgen wieder aufräumen? Ist in Ordnung. Ja, mach ich schon. Ne? Wir quatschen heute über dein Album. Jetzt hol erstmal Luft, zieh die Jacke aus. Wir sind gleich wieder für euch da. Paul van Dyk ist im Office. Sunshine Live, maximal spezial aus dem Vended Office in Berlin mit Paul van Dyk. Er ist eingetroffen, direkt aus Ibiza, und jetzt sind auch die Hunde gerade noch gekommen. Und wir haben das ja beim letzten Mal schon geklärt, Paul, ne? Du kannst ja wirklich alle Namen komplett auswendig, was ich ja schon interessant finde. Ja, natürlich kennt man die Namen von seinen Hunden. Ja, die haben ja nicht nur einen, die haben ja gleich 10 hintereinander, ja? Es ist ja nicht einfach nur, die heißen ja nicht Paul, die heißen ja Paul von und zu. Nein, es ist Stanley und Audrey und... Die Kurzversion, genau. Genau. Machen gerade mächtig Alarm, nicht wahr? Paul, bisschen verschnauft? Bisschen verschnauft, ja. Hab Bock jetzt hier soweit irgendwie das, was wir jetzt so am Start haben sollten, irgendwie angeschlossen und... Es tut mir ja ein bisschen leid, ich denke mal, du hättest auch gerne noch ein bisschen geduscht, oder? Vielleicht mal so zwischendurch, oder? Ach, das mache ich nachher. Nee, okay. Es wird jetzt eine geruchsintensive Sendung, aber so schlimm ist es auch nicht. Also ich habe ja vor dem Abflug geduscht und... Du hältst es noch aus bis 12 Uhr, ja? Ja, ja. Ja. Das denke ich doch schon. Ja, es ist halt nun mal so, wenn man die Nummer 1 der Welt ist, ist man gefragt, da wird man auch belästigt von Leuten wie mir seit Jahren. Ich meine, es ist halt einfach so, wir besuchen dich auch immer wieder gerne, du weißt es. Wir haben das ja letztes Mal schon gesagt gehabt zum neuen Album, dass wir es machen wollen. Nur es ist schon fast wieder 10 Monate her, dass wir hier waren, ist mir aufgefallen. Ja. Ja, so ist das. Hat ein bisschen gedauert mit dem Album. Ja, aber das kommt uns ja dann auch nicht ganz ungelegen. Jetzt passt es einfach. Seit 24 ist es draußen, in between. Da werden wir heute Abend exklusiv drüber sprechen. Und du hast gerade gesagt, du hast was ganz Exklusives gerade. Genau, das ist jetzt also wirklich die absolute Radiopremiere von dem allerersten Layout des Let Go Remixes. Also Let Go ist die nächste Single vom Album. Und das haben wir jetzt ganz exklusiv. Habe ich mir fast gedacht, ist so mein Favorite. Habe ich dir auf Nature One schon erzählt. Ich bin gespannt. Maximal Spezial mit Tilman Uhrmacher. Tja, das ist dann sozusagen eine Radio-Weltpremiere? Genau. Echt? Wann hast du das fertig gemacht? Oder ich habe jetzt noch so ein paar Cuts gemacht, gestern auf dem Flug nach Ibiza, natürlich ansonsten vorher im Studio fertig gemacht. Also du arbeitest wieder mal im Laptop im Flugzeug? Der Mix natürlich grundsätzlich kommt schon komplett aus dem Studio. Ich habe nur noch so zwei, drei Arrangement-Sachen verändert, die mir so aufgefallen sind, als ich es dann so noch gehört habe. Die werde ich jetzt dann natürlich dann nochmal entsprechend richtig nachprogrammieren, wenn ich im Studio bin. Aber jetzt auf jeden Fall schon mal, um einen Eindruck zu gewinnen. Also um den Leuten mal kurz zu erklären, du bist ja auch so ein alter Logic-User. Ja. Und hast natürlich alle Programme auf deinem Laptop und dann kannst du natürlich auch so ein bisschen dran rumschrauben. Genau. Unterwegs, nicht wahr? Also man kann dann praktisch sagen, wenn du jetzt morgen wieder auf der Insel bist oder am Sonntag in Las Vegas, könnte das schon wieder anders klingen. Das kann durchaus passieren, dass das dann schon wieder so das eine oder andere, zumindest was das Arrangement betrifft, irgendwie sich da verändert hat. Aber wie gesagt, das ist auch eher so der Dubmix, also wo nicht so viel mit den Vocals stattfindet, sondern wo es ein bisschen dubbiger irgendwie zu ran geht. Ja, wobei du ja eben gesagt hast, ich darf das ja verraten, vielleicht müssen noch ein paar Vocals rein. Ja, natürlich. Ja, also ich meine, den richtigen Remix, da kommt dann natürlich noch das ein oder andere vom Ray rein, so wie es auch gehört. Ray von Raymond, ich habe dir schon gesagt, auf dem Album auch ganz klar für mich so eine Favoritennummer und es gibt die neue Single auf jeden Fall von dir. Wir machen ganz kurze Werbung, Paul, dann sind wir gleich wieder zurück und dann hoffen wir, dass wir noch weitere schöne, verdammt exklusive Sachen von dir heute Abend hören. Okay. Sunshine Live Maximal Spezial. Genau so ist es. Live aus Berlin, aus dem Wendet Office. Paul van Dyk ist vor circa 20 Minuten eingetroffen, direkt aus Ibiza, ungeduscht. Ja. Ich habe seinen Schreibtisch komplett versaut, der muss erstmal morgen wieder aufräumen. Was heißt denn hier ungeduscht? Natürlich habe ich doch geduscht. Ich meine, natürlich. Jetzt machst du auch noch deinen Stuhl dreckig. Ich habe extra aufgepasst, dass ich hier da nichts drankomme. Du sitzt am Schneidersitz mit deinen Füßen da auf deinem. Also wirklich. Ja, man muss es doch auch bequem haben. Muss es ja sagen. Ja, ich lege mich ja auch gleich auf die Couch. Deswegen haben wir extra die Couch wieder reingestellt. Das ist, kommt immer ganz gut. So eine Sendung ist sehr bequem. Ja? Ja, sollte auch sein. Genau so ist es. Paul, bis 24 Uhr heute speziell mit dir. Es geht überwiegend um dein Album und eben gerade hast du einen ganz exklusiven Track vorgestellt. Es wird die neue Single werden, hast du gerade verraten. Genau. Let Go mit Raymond oder mit Ray von Raymond. Genau. Und wie gesagt, mein Favorite war es. Das war so eine der ersten Mixe. Darfst du auch schon verraten, was es noch für Mixe geben wird? Ich habe Max Sims gewinnen können, einen schnucklichen Remix zu machen. Die Jungs aus Australien von TV Rock, die machen auch sehr, sehr klasse Sachen, werden einen Remix machen. Alex Kunari ist mit dabei. Das sind mal so ein paar neue Namen, ne? Wir gucken natürlich irgendwie logischerweise auch immer danach irgendwie, wer bringt einfach auch was Interessantes mit, weil letztendlich könnte ich natürlich rein theoretisch die Remix auch alle selber machen. Insofern ist es natürlich dann, wenn man was Interessantes haben will, dann natürlich irgendwie schon so, dass man dann eben schaut, wer macht da gerade auch spannende Sachen. Mhm. Okay, also das wird die neue Single, ist noch nicht geplant, oder dieses Jahr vielleicht doch noch? Oder Doch, auf jeden Fall. Also es geht jetzt, glaube ich, so langsam auch schon wieder los und weiter, was kommt gleich der nächste Schuss. Was den Single-Release betrifft, ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher, was das Timing betrifft, aber ich gehe mal davon aus, dass in den nächsten ein, zwei Wochen auf jeden Fall die ganzen Klappmixe dann loslegen. Mhm. Und Radio hat, glaube ich, auch schon angefangen, wenn ich mich nicht irre. Na siehst du mal, dann sind wir ja heute wieder genau richtig. Also wir wären auch gern früher gekommen, das war bei dir terminlich gar nicht möglich. Hätten auch gern mal so einen Donnerstag mit dir gemacht, das war so dein Vorschlag damals, aber bist halt auf Ibiza. Okay, wie dem auch sei, machen wir ja gerne und wir sind, wie gesagt, auch immer wieder gerne hier. Paul, heute Abend dein Album, du hast bei Nature One mir gesagt, in dem kurzen Interview, was wir machen konnten im Ü-Wagen nach deinem Gig, das ist das beste Album, was du je produziert hast. Ja, glaube ich. Das ist auf jeden Fall das beste Album, was ich bisher gemacht habe. Einfach auch, weil es ein bisschen so eine Manifestation ist von dem, was ich halt auch immer sage, dass es eben nicht darum geht, sich auf irgendein musikalisches Genre festlegen lassen zu müssen. Es ist halt kein Trance-Album, es ist genauso wenig ein reines Techno- oder Breakbeats- oder Progressive-House-Album, sondern man findet halt all diese unterschiedlichen Elemente auf dem Album. Natürlich haben die ganzen tollen Leute, die mitgemacht haben, natürlich auch alle ihre Einflüsse mitgebracht und insofern gibt es da halt eine ziemlich große Bandbreite an unterschiedlichen Sachen, die man entdecken kann und das ist für mich eigentlich auch das, was interessant ist an Musik, dass man immer wieder auch irgendwas findet, was man jetzt vielleicht so nicht erwartet hätte. Das ist gerade interessant, was du gesagt hast. Du hast ja, glaube ich, bei diesem Album mit so vielen Leuten zusammengearbeitet, wie du es vorher noch nie gemacht hast. Also, du warst ja mehr so der Solokünstler. Ab und zu mal hast du jemanden gefeatured mit reingeholt, über ihn Jackson damals und vielleicht auch diverse andere Leute. Aber dieses Mal bist du ganz andere Richtung gegangen, also auch mit ganz bekannten Leuten gearbeitet, wie zum Beispiel dem Sänger von Talking Heads, wie mit Jessica Sutter oder eben Ray. Was war so für dich Inspiration, das zu machen? Das hat sich tatsächlich einfach so im kreativen Prozess ergeben. Also es war jetzt nicht, ich bin nicht analytisch im Studio. Also ich gehe da nicht rein und sage so, okay, ich überlege mir jetzt mal was anderes in der Form zu machen, dass es dann eben diesen Effekt hat, sondern es hat sich wirklich einfach so ergeben. Also Trifft man zum Beispiel mal Jessica irgendwo auf dem Flughafen oder kennt ihr euch oder hat man einfach mal zusammengesessen oder hast du bestimmte Vorstellungen gehabt, mit wem du arbeiten möchtest? Also ich kannte das Umfeld von Jessica, weil der Jeff Hedder, der das Management macht, der hat früher eine Plattenfirma in den USA gehabt, die viele Compilations gemacht hat, 4Play Records, der macht jetzt halt das Management der Pussycat Dolls und so gab es dann eben, kam auch dieser Kontakt zustande. Bei Ray war es ganz einfach so, wir kennen uns schon relativ lange, weil wir haben ja damals als Vanity Records Be Angel gemacht, wo er schon gesungen hat auf der Jam & Spoon Platte. Richtig. Und insofern kannten wir da uns, glaube ich, bis jetzt mittlerweile anderthalb Jahre her auf der Afterparty vom Echo haben wir dann einfach beschlossen, irgendwie, dass wir mal was zusammen machen wollen. Und es hat sich jetzt dann eben auch so ergeben und naja, natürlich ganz klar, mit jemand wie David Byrne zusammenzuarbeiten von Talking Heads, das ist einfach auch, da wird auch so ein Traum wahr. Also das ist halt ein Held. Da bist du auch so ein bisschen mit groß geworden, genau. Ja klar, es ist halt einfach ein Held. Also es gibt, glaube ich, so, weiß nicht mal, über den Daumen gepeilt, vielleicht wirklich so 10 Bands irgendwie, die ganz, ganz wesentlich das geprägt haben, was wir auch heute so hören. Und da gehören die Talking Heads halt auch dazu. Und insofern ist es natürlich ganz besonders einfach klasse, dass das funktioniert hat. Also, und die Ergebnisse werden wir heute Abend auch nochmal hören. Es gibt ja mittlerweile, ich weiß gar nicht, ist es schon draußen, das DJ-Mix-Album als Vinyl kann man auch schon kaufen, glaube ich, ne? Oder kommt also das? Also es gibt ja da unterschiedliche Formate. Also deswegen die Frage, genau. Es gibt halt natürlich die ganzen Tracks entsprechend einzeln, dann gibt es das Ganze irgendwie zusammengemixt als Mix und natürlich gibt es das Ding auch als Vinyl, ganz klar. Richtig, aber da sind ja schon auch schon die Extended Versions drauf, also wer wirklich dann auch die anderen Versionen hören will, entweder bei iTunes oder bei Vonic natürlich, kann man auch alles einzeln runterladen. Mhm. Und ich habe heute Abend erfahren, bei iTunes das Album auf der 2, hast du es gewusst? Nö, ja. Aber schön. Ja, also bei iTunes das Album auf der 2, deswegen auch schon mal vielleicht Glückwunsch und in die deutschen Charts auch dick eingestiegen. Bist du zufrieden damit? Ja, also für mich ist tatsächlich ein Stück weit einfach noch wichtiger, dass die Leute verstehen. Also ich bin ja, ich komme ja auch eher so aus dem Albumbereich, wenn man so will. Mhm. Und insofern ist es für mich eben schon auch wichtig, um zu verstehen, was In-Between für mich bedeutet, dass man eben sich zumindest die Mühe macht, wenigstens einmal das komplette Album zu hören. Weil es ist auch so, man liest ja nicht nur Seite 10, 20, 30 und sagt dann, man hat ein Buch gelesen, sondern man liest schon mal alle Seiten, um dann irgendwie festzustellen, was wollte mir der Autor sagen. Und so ist es bei Moo musikalisch eben auch nicht anders. Und es ist mir eigentlich fast noch ein Stück weit wichtiger, einfach, weil diese Bandbreite, die da drauf ist, eben schon auch ganz bewusst da so drauf ist. Okay, was hast du als nächstes auf dem Rechner liegen? Also das, was gerade läuft, ist From Inside the Speaker von Pascal Felice. Okay, dann hören wir da gleich mal rein. Ihr könnt uns nach wie vor e-mailen, wenn ihr wollt, und zwar an maximal@paulvandyk.de. Und wenn ihr auf die Seite von Paul geht, paulvandyk.de, da gibt es Maximal-Banner, da gibt es heute Abend eine spezielle Maximal-Seite, da habt ihr die Playlist und vielleicht auch schon die ersten Fotos heute Abend. Und los geht's. Sunshine Live Maximal Spezial aus Berlin, aus dem Vended Office. Ihr könnt uns mailen. Wir haben heute Abend natürlich wieder eine extra E-Mail-Adresse eingerichtet, und zwar maximal@paulvandyk.de. Und die ersten Fotos sind auch schon online. Ihr könnt also nochmal nachgucken, wie Paul vorhin zur Tür reingestürzt ist, direkt vom Flughafen und unten geklingelt. Ihr habt es ja vielleicht im Radio eben gerade gehört. Also das war nicht gespielt, sondern das könnt ihr nachgucken im Internet unter paulvandyk.de. Da gibt es einen kleinen Maximal-Banner, da klickt er drauf. Da gibt es auch schon die ersten Fotos, die Playlist natürlich auch. Und wie gesagt, ihr könnt mailen, wenn ihr Fragen habt zum Album, wenn ihr Fragen an Paul van Dyk habt, wenn ihr Fragen zu Wendet habt, wenn ihr Fragen zu heute Abend habt. Einfach eine Mail schicken an maximal@paulvandyk.de. So, was der Paul jetzt gerade spielt, weiß ich gar nicht, aber das wird er euch auch gleich noch selbst erzählen, weil er hat ja auch ein Mikrofon. Ich gehe mal Sushi essen. Vom Album New York City. City of Love. Sunshine Live Maximal Spezial. We'll be right back. Hier ist Sunshine Live, maximal spezial, mal wieder aus Berlin, mal wieder Ecke Kurfürstendamm, Damaschke-Straße, mal wieder Wendet, Vonic Office, mal wieder Paul von Dyk, mal wieder ein neues Album In Between. Und wir haben schon einige Sachen von gehört, auch ganz exklusive Mixes schon, hat Paul gespielt, unter anderem schon verraten, was die neue Single ist, Let Go. Ihr könnt uns nach wie vor e-mailen, maximal@paulvandyk.de. Und wenn ihr auf seine Seite geht, paulvandyk.de, gibt es auch einen Maximal-Button, da könnt ihr die ersten Fotos sehen. Playlist gibt es natürlich auch. Paul, die ersten Mails sind da und ich will dir mal ganz kurz was auf Englisch vorlesen. Und zwar schreibt Lukas, Hello, I've got a question to PVD. If that possible, I read in some interviews that PVD, Paul van Dyk, is involved in some PlayStation game. There's gonna be some new tunes from PVD. Maybe we could hear something about that. Yeah, also das stimmt. So you can talk in English, yeah, if course. You like. Yeah. That's actually, it's true. It's a game. It's the working title is Euphoria. And it features pretty just my music. And so there's some of my older tracks and some of the new tracks. And I think it's, I'm not quite sure, it's like 4 or 5 exclusive new tracks I have to do. And it's work in progress right now. So Lukas, you are right. That's the truth. Und vielleicht nochmal auf Deutsch für alle deutschen Hörer, die wir auch nochmal haben. Also Paul van Dyk ist gefragt worden, ob es stimmt, dass er in eine Produktion für PlayStation Spiele verwickelt ist oder involviert ist sozusagen. Und du hast gesagt, klar, es wird also was geben von dir auch für PlayStation. Was genau ist das? Das ist ein Spiel. Da kann man. Ich bin drückt das jetzt wahrscheinlich völlig verkehrt aus. Also man fliegt da so rum und hört Musik. Das ist doch nicht schlecht. Ja, also bei der Musik und natürlich. Naja, und natürlich passieren noch ganz viele andere tolle Sachen. Aber wie gesagt, also wahrscheinlich würde mich jetzt der Spieleentwickler am liebsten an nein, die Hand stellen. Nein, um Gottes Willen, Quatsch. Sorry, dass ich lachen muss. Es klingt einfach klasse, weil zu der Musik kann man ja fliegen. Man fliegt da so rum und man hört Musik. Bist du selbst ein PlayStation-Fan? Spielst du ab und zu mal so irgend sowas? Also wenn ich Zeit habe, sehr gern. Bei mir ist das Problem, dass ich mich dann wirklich so richtig reinsteige und dann richtig dabei bleibe. Also, deswegen, du wirst dann zum Zocker. Ich werde dann so richtig zum Zocker und habe dann eben das Problem, dass dann alles andere liegen bleibt. Deswegen versuche ich es wirklich echt nur dann anzugehen, wenn nicht so viele andere Sachen anstehen. Was sind so deine Lieblingsspiele, wenn du mal zockst? So mehr Sport oder mehr so Jump'n'Run? Also schon so rumgefahre tatsächlich irgendwie. Rumgefliege, rumgefahre. Fliegen und Musik hören. Fliegen und Musik hören. Nicht schlecht. Also er fragt weiterhin, der Lukas, other thing probably impossible to done, but please would be possible to make our interview in English. There's a lot of listeners who would appreciate it. Das ist richtig, Lukas, that's right, but mostly tonight I think we have German listeners all around Germany. We know we have listeners all about Europe via satellite, but sorry for this. If we translate everything, we have only language and only no music left. Only words, but most important thing is the music in the show. Yeah. Sorry for that. I hope you enjoy. So, hier läuft übrigens gerade was richtig, richtig Cooles. Und zwar haben die Duderstadt-Jungs einen fantastischen Remix gemacht von der neuen Tatana-Single. Der ist richtig, richtig geil. Tatana-Single, die neue heißt? Musst du auch gucken, ist kleingeschrieben, ich weiß. I can, okay. Und man muss sagen, die Duderstadt-Jungs sind gut auf dem Vormarsch. Die das, sind so, das sind so Jungs, die sich im Studio wirklich, glaube ich, so auch 24 Stunden einschließen und auch so einen ganz eigenen Stil mittlerweile entwickelt haben auch, ne? Ja, die sind sehr, sehr gut und wie gesagt, dieser Remix, der ist absolut hörenswert. Dann hören wir den mal an. We'll be right back. Spezial. Sunshine Live, maximal spezial. Wir haben es mittlerweile gleich 5 Minuten oder wir haben es jetzt 5 Minuten nach 9:30 noch früh am Abend. Also wir haben noch fast 2,5 Stunden mit Paul hier live aus Berlin, aus dem Vended Office. Und natürlich gibt es nachher noch mehr zum Album. Aber es gibt erstmal eine Frage und zwar von Steffen, der wissen möchte, etwas wissen möchte über die Sunshine Live 10-Jahres-Party am 2. Oktober, bei der wir beide ja da sind. Paul ist da, ich werde natürlich auch da sein. Und gerüchteweise gibt es einen Vonic Sessions Floor und einen Maximal Floor. Dieses Gerücht müssen wir leider auflösen. Rein theoretisch wäre das möglich. Es wird ein großes Maximalzelt geben, in dem natürlich Paul van Dyk zugange sein wird. Vorher ist er in Los Angeles, dann kommt er immer noch Sinsheim. Ja, nach Sinsheim auf alle Fälle zur 10-Jahres-Party. Mhm. Das schaffst du dann auch. Ich glaube, du kommst montags zurück oder dienstags direkt. Ich weiß du es weißt ehrlich das. Gesagt gar nicht. Es ist ja auch gemein. Immer diese Fragen vom Tillmann, was an DJ von meinem Schedule, der hat das auch überhaupt nicht auf dem Schirm. Ich kann es dir sagen, am 29.09. Bist du in Los Angeles. Ne? Okay. Genau. Und danach hast du mindestens 2 Tage Zeit zurückzufliegen. Na siehst du. Und dann in Sinsheim zu sein. Also Paul wird auf alle Fälle da sein, wird auf dem Maximalfloor spielen. Und dann geht die Frage noch weiter, wer da noch auf diesem Floor spielen wird. Also es wird kein Vonic Sessions Floor geben, sondern ein Maximalfloor. Paul van Dyk wird da sein. Und wir haben gerade mit ihm ausgemacht, er wird die vollen 10 Stunden spielen. Und was natürlich nicht stimmt. Also 2 Stunden machst du mindestens, oder? Ja, also was auch immer, wozu auch immer ich eingeladen werde. Also ich ja, deswegen habe ich lege gerne auch lange auf. Mach die 10, dann können wir die anderen ausladen, haben ein bisschen Spaß, kriegst eine Calperinia-Box, verstehst du? Also, wir bestellen hier auch Sushi. So ist es auch. Ich finde ja auch Vielfalt geil. Das ist ja das Schöne daran irgendwie, dass halt einfach mal ambitionierte DJs natürlich auch ihren entsprechenden Stil haben. Und insofern ist dann auch so eine Abwechslung natürlich. Das hast du jetzt aber schön gesagt. Und trotzdem würde ich, das ist eine ganz gute Frage, die mir gerade eingefallen ist. Würdest du gern mal, oder ich meine, was hältst du von so langen Sets? Du hast ja früher auch mal bestimmt ganz, ganz lange Sets gespielt. Was war so, oder würdest du gerne mal wieder so eine richtige lange Strecke spielen, die länger als 3 Stunden geht? Oder tust du es ab und zu nochmal? Also das mache ich ja, also ja, bei unseren Veranstaltungen immer. Gut, klar, dann in Berlin, richtig, genau. Ja, dann gibt es, weiß ich nicht, auch jetzt nicht ganz so lange her, irgendwie wieder ein 6-Stunden-Set bei Gatecrusher zum Beispiel, bevor der Club abgebrannt ist. Also ich war nicht schuld. Dann in New York zum Beispiel halt auch. Das sind dann immer so Events. Central Park. Da geht es nur 4 Stunden, weil dann ist halt einfach der Event vorbei. Aber wenn jetzt sowas ist wie Roseland Ballroom oder so, das sind dann schon immer auch irgendwie Minimum 6 Stunden. Und da sind wir gleich beim Thema. Roseland Ballroom, ist das nicht zufälligerweise schon am Sonntag? Wie? Ich muss da jetzt mal gucken. Nee, das ist... Jetzt man kommt ja mit deinen ganzen Terminen durch. Jetzt am Sonntag ist Vegas. Las Vegas. Ja, das ist nicht New York. Ich finde das ja sehr interessant. Ja? 6.9. Ibiza Cream, 8.9. Belfast. Und dann steht... Ach, Empire Ballroom ist das, genau. Empire Ballroom ist ein bisschen anders. Das ist aber auch interessant. Du bist am Sonntag, also Samstag in Belfast. Und dann musst du mal schnell wieder über den großen Teich für einen 2-Stunden-Gig, weil da auch was verliehen wird. Das sind ja Awards am Sonntag auch, ne? Las Vegas. Das sind halt die Video Music Awards. Und da passiert natürlich relativ viel ringsrum. Und ich passiere halt auch zwischendurch 2 Stunden ringsrum. Das wird also wieder eine große Angelegenheit. Und montags gleich zurück. Ja. Ja, es macht fast eigentlich überhaupt keinen Sinn für 2 Stunden, aber... Also, es ist natürlich... Hast du dich selbst gerade gewundert, ne? Ne, also es ist natürlich schon irgendwie dann, manchmal, wenn man sich das so überlegt, ein bisschen verrückt. Auf der anderen Seite ist es aber natürlich schon so, dass... das ist zwar schon auch anstrengend, dieser Prozess des Reisens. Das ist auch was, was ich überhaupt nicht ausstehen kann, diese ganzen Sicherheitskontrollen. Und das ist zwar alles notwendig, sehe ich auch ein, aber es ist halt schon, wenn du dir dann zum 3. Mal die Schuhe ausziehen musst, ohne dass irgendwas da irgendwo zwischendrin passiert sein kann, ist es dann irgendwann auch ärgerlich. Aber so ist es halt mittlerweile. Aber auf der anderen Seite ist es eben wirklich so, dass wenn ich dann da hinter meinem Mixer stehe und hinter meinem ganzen Equipment und das mache, woran ich so viel Spaß habe, dann gibt mir das einfach unglaublich viel Energie zurück. Und dann es fühlt sich halt einfach nicht an wie ein Job. Und insofern ist man da, glaube ich, dann zu noch mehr Leistung möglich. Also ich habe zum Beispiel gehört, Paul, es ist ja auch ganz interessant, du fliegst, glaube ich, im Jahr 16 Mal um die Welt. So, ich hab's mal irgendwann hochgerechnet. Wie lange bist du in der Luft ununterbrochen, wenn du jetzt nur... Ich bin so anderthalb Monate komplett in der Luft. So, das ist ja auch schon ganz schön verstrahlt, ja, da oben. Ja, wir haben vorhin, das war ganz lustig hier, derjenige, der natürlich irgendwie dann auch sehr häufig dabei ist, ist Charles, mein Tourmanager, und natürlich auch Natascha, und wir haben vorhin so rumgewitzelt, dass wir wahrscheinlich im Dunkeln mittlerweile schon leuchten. und dass es doch ein super Effekt wäre, wenn wir dann eben im Dunkeln in einem Club auf der Bühne stehen und wir strahlen einfach. Also, okay, wir machen jetzt hier böse Witze über was, was gar nicht so komisch ist, aber... Ja, nein, natürlich nicht, aber ich meine, was wollen die Piloten sagen? Aber ich meine, ich glaube, du übertriffst, glaube ich, manche Piloten Vielfache mit deiner Vielfliegerei. Ich meine, das geht natürlich nicht so einfach vonstatten. Du brauchst dazwischen deine Ruhe. Die hast du dann wahrscheinlich einfach im Flugzeug. Die musst du, glaube ich, sogar nutzen. Sonst, ja, sonst würdest du das gar nicht schaffen. Ja, das geht ja gar nicht anders. Also es ist zum Beispiel so, dass jetzt einfach nur das Wochenende, also ich bin, glaube ich, bis um 4 dran in Belfast, muss dann direkt zum Flughafen, um rechtzeitig in Gatwick zu sein, um dann die Maschine wiederum auf die andere Seite nach Vegas zu nehmen. Wenn ich dann ankomme, habe ich die ganze Zeit irgendwelche Interviews und dann ist eben abends auch noch der Gig. Und danke insofern, für den Seitenhieb. Bitte wie? Ja, wenn du dann ankommst, hier direkt vom Flughafen noch irgendwelche Interviews, dann auch Leute nee, bei nee, dir nee, das ist im ja, Büro. Ist ja schon noch ein nein, es war ein Scherz. Noch ein bisschen was anderes. Und aber insofern muss man dann natürlich die Zeit auch schon eben entsprechend nutzen. Also das ist halt eben für mich, wenn ich ankomme, eben nicht so, dass ich dann erstmal die Beine hochlegen kann und dann irgendwann 2-3 Stunden später packe ich einen Koffer auf, esse noch was und gehe schlafen, sondern da ist dann halt auch immer direkt noch Programm dabei. Gibt es dann einfach vielleicht auch mal Momente, wo Paul van Dyk gereizt ist, weil du brauchst ja irgendwann auch mal, du musst ja mal runterkommen, du musst ja irgendwann mal wirklich sagen, so und jetzt ist das meine Zeit und jetzt leck mich mal alle links und rechts. Natürlich, das ist wie bei jedem anderen Menschen auch, dass man dann irgendwann mal irgendwie für sich sein muss irgendwie und mal so einfach mal sich ausruhen muss. Das ist, warum sollte das bei mir anders sein als bei anderen Leuten? Nein, man muss ja allem gerecht werden und ich meine, bei dir kommt natürlich, wie du es gerade gesagt hast, du steigst aus und dann ist ja nicht einfach mal erstmal Pause angesagt, dann kommen gleich Interviews, dann geht's gleich zum nächsten Termin, dann musst du meistens noch zum Soundcheck und dann ist ja irgendwann auch mal das Maß voll. Gab es da mal so grenzwertige Situationen für dich? Nicht unbedingt. Also ich glaube, dass ich schon ein halbwegs ausgeglichener Mensch bin, was das betrifft. Auf der anderen Seite bin ich mir natürlich auch ein Stück weit der Verantwortung, die ich in der Position, die ich da habe, einfach auch bewusst. Und entsprechend gehe ich damit dann eben doch, ich sag mal, freundlich um. Es ist halt ganz einfach so, dass natürlich ich kann, ich meine, die Leute irgendwie, die zahlen zum Beispiel ja einfach mal auch Eintritt, um mich zu sehen. Und insofern habe ich auch die Verantwortung, da eben entsprechend da nicht den Arsch raushängen zu lassen, um es mal so krass zu sagen. Und auch die Leute, mit denen ich zusammenarbeite, haben es eigentlich auch verdient, dass ich sie entsprechend nett und freundlich behandelt. Ja, und es macht dir auch nach wie vor Spaß, wenn man dich auf der Bühne sieht, dann kann man das ja oft genug erkennen. Und wenn wir jetzt mal gerade über diese ganz großen Gigs sprechen, du bist sehr viel über dem großen Teich. Und ich glaube, eins so deiner Highlights, das war dieses Jahr natürlich auch das fünfjährige, zum fünften Mal Doppelkonzert freitags und samstags im Central Park New York. Ich glaube, es gibt da nichts, was so ein bisschen noch drüber ist, oder? Das ist halt schon besonders. Also ich meine, selbst für, weiß ich nicht, die Grand der, ich sag mal, Popmusik und sonst wie, ist halt der Central Park einfach eine Location, da geht halt kaum was drüber. Das ist schon einfach super. Und dann ist es halt auch so ein sehr, sehr intensiver Event einfach. Es ist halt, man muss sich vorstellen, es geht um 18 Uhr los, ist um 22 Uhr vorbei. Das heißt, man spielt quasi in den Sonnenuntergang in New York hinein. Und es ist schon eine tolle Sache. Dieses Jahr hat es am Freitag tierisch geregnet. Ich habe es gehört, die Leute haben richtig Wasser abgekriegt, aber keiner ist gegangen. Nein, und das ist halt, in so einem Moment ist es immer, ich möchte mal am liebsten runterspringen und jedem Einzelnen persönlich die Hand drücken dafür, dass er da geblieben ist. Weil also die Wetterbedingungen waren da wirklich die ersten 2 Stunden am Freitag nicht ideal. Und insofern war das schon einfach fantastisch. Es war einfach eine tolle Stimmung und das kann man kaum schlagen. Und am Samstag beim zweiten Gig war das Wetter wieder so toll, dass es dann einfach zu heiß war. Das heißt, wir hätten uns ein bisschen was Ausgewogenes gewünscht, aber natürlich, es war trotz allem einfach super. Ich weiß zum Beispiel auch, dass ganz viele Leute auch aus Deutschland zum Beispiel hingeflogen sind, die dann da waren und gegrüßt haben. Und so ein schönes Wochenende in New York machen und dann gleich nach deinem Konzert. Mhm. Mit dem Ray war, glaube ich, auch mit dabei. Ja, genau. Ja. Also das war halt auch so eine Besonderheit. Wir haben natürlich eben auch diese Albumpräsentation dort gemacht. Das heißt, wir hatten Drummer dabei, Keyboarder. Ich glaube, wir waren 6 oder 7 Sänger hatten wir dabei und haben dann halt eben, Das hat also schon so Open-Air-Konzertcharakter auch für dich gehabt. Du hast auch da auch mit Instrumenten wieder gespielt, auch mit deinem Keyboarder, glaube ich, dabei gehabt auch. Genau. Und was so interessant war, wenn man amerikanische Fans von dir gehört hat, die dann in die Mikro spontan gesagt haben, ja, jetzt willst du gerne wissen, wo ich das habe, ne? Ja. Die dann gesagt haben, wow, Paul van Dyk, that's my religion, it's kind of religion. So, also die wirklich sagen, wow, die Musik und er ist meine Religion. Ist ja schon krass, ne? Sind die da drüben wirklich einfach viel enthusiastischer? Ist das einfach nochmal was anderes, wenn du drüben spielst? Ich glaube einfach, dass... ich weiß es nicht. Also ist auf jeden Fall natürlich, ist da ein Unterschied spürbar. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass Vielleicht hat es ein bisschen was damit zu tun, dass die Musik noch ein bisschen mehr gefressen haben. Also vielleicht ist dann vielleicht so der deutsche Musikfan noch ein bisschen abgeklärter mittlerweile. Und ich kann mich zum Beispiel an eine Situation erinnern, als ich 3 Gigs hintereinander in Deutschland hatte. Ich glaube, es war so vorm Sommer in diesem Jahr, wo ich dann in München war und wo es war zugegebenermaßen, es war extremst heiß an diesem Wochenende in Deutschland und das war dann schon auch, es war schwierig. Auch in den Läden war es extrem warm. Und dann war in München und da war da so einer, der hat irgendwie die ganze Zeit immer nur so vor sich rumgegrummelt. Den habe ich aber auch wirklich irgendwie rausgepickt, ja. Und der hatte irgendwie eigentlich. Also stand vor dir irgendwie auf dem Dancefloor. Ja, genau, der hatte einfach nur so ein bisschen rumgewippt und ich immer so, sag mal, erwartest du jetzt, dass ich mir hier für dich den Arsch aufreiße, irgendwie damit oder dich irgendwie bewegst und einen Hampelmann machst? Und dachte, Mensch, wenn es dir nicht gefällt, dann geh doch einfach nach Hause, ja. Und das Komische an der Sache war dann aber zum Schluss irgendwie, habe ich dann an der Seite noch ein paar Autogramme gegeben, da kam der an und meinte, er hat mich jetzt 30, 40 Mal gesehen und es war das Tollste, was ich je gemacht habe. Das heißt, er war total begeistert, aber hat es halt einfach nicht gezeigt. Also Missverständnis praktisch. Ja, sozusagen. Ja, irgendwie hat's schon. Dann innerlich erlebt sozusagen. Genau. Also ich denke mal, das Schöne ist ja auch, wenn man jetzt mal bei YouTube guckt, ich weiß letztlich ja nicht, wer meine, da kann man immer so viele kleine Ausschnitte sehen, auch wenn Leute, die in New York dabei waren. Googlest du da manchmal auch ab und zu rum, wenn du Zeit hast, guckst mal, was von dir im Internet steht oder ist es gar nicht? Also jetzt gerade bei solchen kleinen Sachen? Nee, also eigentlich nicht. Es ist natürlich so, dass natürlich ganz klar ist, dass ich schon weiß, was jetzt zum Beispiel auf meiner MySpace-Seite passiert, was da quasi an Kommunikation stattfindet. Das wird natürlich zum einen an mich herangetragen. Da weiß ich natürlich sehr genau Bescheid, was so passiert. Das heißt, da kann man natürlich auch jederzeit Kontakt zu uns aufnehmen über diese Wege. Das ist dann auch sehr, sehr direkt, also auch ein bisschen ähnlich wie eben heute Abend. Aber auf der anderen Seite ist es so, dass ich da eigentlicherweise, was das betrifft, nicht so unbedingt internetaffin bin. Fragen an Paul van Dyk könnt ihr stellen an maximal@paulvandyk.de. Das ist die Adresse heute Abend wieder speziell eingerichtet, maximal@paulvandyk.de. Paul, ich werde gleich noch mit dir natürlich über dein Album reden. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Es gibt das Album natürlich auch nachher zu gewinnen. Und noch ein, zwei, drei kleine schöne andere Sachen, glaube ich. Und natürlich auch handsigniert von Paul persönlich. Und auch noch gleich ein paar Fragen für dich über New York, weil das ist so eine spezielle Stadt, glaube ich, von dir. Mhm. Kurze Werbung und dann macht Paul erstmal Mucke. Was hast du aufliegen als nächstes? Das, was dann gleich nach der Werbung kommen wird, ist was Neues von Aktiva. Das ist so neu, dass die Jungs selber noch keinen Titel hatten. Okay, alles klar. Hören wir gleich. Sunshine Live. Wir sind unter euch. Wir sind unter euch. We'll be right back. Winter Live Maximal Spezial, live aus Berlin, aus dem Wendet Office. Und Paul lässt sich ja ungern in die Ecke drücken von wegen Trance-Musik oder irgendwas. Es geht um elektronische Musik. Und das ist so ein Ding, was er eben gerade jetzt gespielt hat, was ich vor 2 Wochen im Radio bei den Ronix Sessions gehört habe. Sander van Doorn, da kann man die Hütte mit abreißen, oder? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich meine, der Song heißt ja auch Riff. Also wenn das Riff da reinkommt, dann brutzelt es auf jeden Fall. Wir haben eben gerade gesprochen über die Central Park Gigs. Paul, da möchte ich nochmal kurz drauf zurückkommen. New York ist so eine spezielle Stadt für dich. Du hast natürlich auch drüben viele Freunde. Ich denke, du musst nicht allein sein, wenn du allein in New York wärst, sondern du kennst natürlich auch da genug Leute, mit denen du dann abends vielleicht mal essen gehst oder irgendwas. Was ist das Spezielle für dich in New York? Oder an New York? Wär das so eine Heimat, so mal, wenn man irgendwann so mal später aus Berlin weggehen würde? Jetzt nur mal fiktiv gedacht, wo du dir vorstellen könntest, wenn dann New York? Ich würde das jetzt nicht ausschließen, aber was mich so fasziniert an New York ist ganz einfach, du gehst einfach raus auf die Straße und es passiert die ganze Zeit irgendwas, was dich inspiriert, egal was. Also es ist so ein bisschen so, jeder hat irgendwie eine Geschichte für dich. Ja? Also du brauchst einfach nur wenn du die Augen und die Ohren offen hältst in New York, dann kannst du eigentlich nur lernen. Also das ist unglaublich und das ist halt eine Sache, was ich sehr, sehr toll finde. Ich finde auf der anderen Seite eben aber auch das ist ein unglaublicher Druck da, gut zu sein, was zu machen. Und das ist in der Regel etwas, was einfach natürlich auch dazu führt, dass ganz, ganz viel Kreatives und ganz, ganz viele tolle Sachen auch passieren und stattfinden. Und das macht natürlich New York aus. Gut, das zum Thema New York. Würdest du irgendwann mal wohnen wollen da? Wäre das eine Stadt für dich, wo du längerfristig bleiben würdest wollen? Oder einfach nur mal, ist es für dich vielleicht einfach schön, ein paar Tage da zu sein, es zu genießen und musst du dann wieder woanders hin? Also ich finde es auch ganz gut, immer wieder zurückzukommen. Mhm. Quasi. Ich mag es auch gern ruhig. Ja? Also es muss jetzt nicht immer nur auf die Mütze sein. Und insofern finde ich schon auch in Ordnung. Also ich kann mir zum Beispiel vorstellen, also gerade wenn man dann so aufs Rentenalter zugeht, irgendwie dann doch lieber einfach in die Sonne ziehen. Das ist natürlich in New York nicht unbedingt gegeben. Das ist richtig. Also würdest du es so machen, vielleicht wie Thorsten Stenzel, der ja auch ein Begriff ist, der jetzt in die Karibik zieht. Der zieht in die Karibik. Ja. War der nicht gerade letztens noch in Ibiza? Richtig, hat aber jetzt alles verkauft, die sind gerade am Umziehen, jetzt geht's ab in die Karibik. Wo zieht der denn hin? Ich glaube, das ist, ich habe es jetzt nicht im Kopf, es ist wirklich so, ich komme nachher drauf, ich sag's dir gleich. Eine Auf jeden Insel. Fall, sie fahren gerade das Boot rüber. Also es ist jetzt vorbei mit Ibiza nach über, glaube ich, fast 8-9 Jahren. Ja, so ist das, so kann es gehen. Das wäre dann vielleicht auch mal was. Ne? Virgin Islands, glaube ich. Ach so, ja, auch nicht schlecht. Ne? Also ja, also geben wir das halt irgendwie gern so für sich einrichtet. Also ich muss halt auch sagen, dass ich tatsächlich eine Sache, die ich extremst schätzen gelernt habe, gerade wenn man viel unterwegs ist, ist das, was man so immer so ein bisschen negativ behaftet, irgendwie mit deutscher Gründlichkeit quasi ja schon so abtut, ja, so als Spießigkeit oder so. Aber auf der anderen Seite ist es halt wirklich so, es ist gut, sich darauf verlassen zu können, dass wenn einem irgendwie es nicht gut geht und man ruft einen Krankenwagen, dass der auch relativ schnell da ist und nicht so, wie einem das zum Beispiel auch in den USA passieren kann, dass er einfach mal eine Stunde da sitzt. Das ist also so. Das ist tatsächlich schon auch so und da muss man ganz einfach sagen, wir haben schon einfach, was das betrifft, natürlich, das ist alles sehr auf den Punkt gemacht. Ja, sehr, hohe Lebensqualität vor allen Dingen, genau, und ein sehr gutes Sozialsystem. Ne? Genau. Ja. Und das ist natürlich bei all dem, was man an unserem demokratischen System noch verbessern sollte und gerechter machen sollte, eine Sache, wo wir noch vor ganz weit vorne sind, irgendwie auch wenn das teilweise irgendwie von der einen oder anderen politischen Seite gern anders dargestellt werden will, aber das sind halt leider Gottes dann eben Leute, die halten sich an Statistiken und sagen halt, Deutschland befindet sich aber nur in dem und dem Bereich. Letztendlich ist es die Lebensqualität, die man fühlt, die man erlebt und die ist dann in Deutschland schon ganz weit vorne. Die man zum Beispiel in Kanada um Längen nicht hat, obwohl es ein tolles Land ist, aber von den Sozialsystemen her und so weiter, USA auch noch vieles längst im Argen ist, was hier in Deutschland wirklich, und du hast es gerade eben richtig gesagt, vielleicht ein Vergessenheit gerät, was wir eigentlich auch wirklich haben. Ja, ne? Absolut. Insofern finde ich es halt, weiß ich nicht, ist das für mich jetzt nicht unbedingt das Auswandern, steht mir jetzt nicht gerade so auf dem Zettel. Ist ja überall im Fernsehen. Ich meine, du musst es ja auch gar nicht, du bist ja ständig weg. Du bist ja eigentlich mehr weg als hier. Ich habe natürlich auch immer, das ist natürlich wahr, ich habe halt schon natürlich auch das große Plus irgendwie bei dem, was ich mache, dass ich natürlich sehr viel Einflüsse von überall her permanent habe und insofern macht das natürlich auch Spaß. Jetzt kommen wir mal von New York nach Eisenhüttenstadt. Ja, da bist du geboren, da bist du groß geworden. Ihr seid dann kurz vor der offiziellen Grenzöffnung, bist du mit deiner Mama nach Hamburg gegangen damals. Mhm. Und hast aber jetzt vor, ich glaube, 2-3 Wochen Vier Wochen? Ja, 2 Wochen. Ja, so 2 Wochen auf dem Stadtfest gespielt. Genau. Und das finde ich immer so schön, wenn man dann deinen Kalender liest. Las Vegas, New York, Brisbane, Sydney, Eisenhüttenstadt. So, das war Stadtfest, da ist Paul mal wieder nach Hause gekehrt. Ich glaube, deine Mutter war auch dabei. Genau, die war auch da. Die wohnt ja mittlerweile in Hamburg und ist dann mit einer Freundin nach Eisenhüttenstadt, weil die war, glaube ich, auch seit 30 Jahren nicht da oder so. Und hat sie auch schon so lange nicht mehr zurückgekehrt gewesen? Ja, ja. Wann warst du das letzte Mal in Eisenhüttenstadt? Keine Ahnung. Also bei mir war es auch, glaube ich, so, ich weiß es nicht, vielleicht 10 Jahre oder also ein bisschen weniger. Doch so lange. Ja, ja. Also ich war zwischendurch auf jeden Fall schon mal da. Also zum einen mit ein paar Kamerateams, die immer irgendwie dann mal so gucken wollten, wo ich geboren worden bin. Das war dieser Beitrag für die neue Deutsche Welle, glaube ich. Genau, Deutsche Welle. Dann waren wir, ich glaube, mit ZDF waren wir mal da. Mit Arte waren wir auch da. Und, so, jetzt hast du dabei als Künstler gespielt. Ja. Nach so langer Zeit, ich meine, du bist da groß geworden, im Osten hat sich keiner für interessiert. Also es war nicht das kleine erste Mal. Paul von Dyk. Ja? Es war nicht das erste Mal. Also ich war, das glaube ich, ich habe das dritte Mal insgesamt in Eisenhüttenstadt gespielt. Ich war einmal in einem Club in Eisenhüttenstadt, das ist aber schon tatsächlich sehr, sehr lange her. Da warst du nicht der du heute bist. Ja? Nö. Also als Nummer 1 warst du zum ersten Mal da. Ja, das ist wohl, also als diese Positionsinhaber in dieser Liste. Genau, so, und jetzt ist die Frage, wie fühlt man sich denn da, wenn man jetzt wirklich so eine Karriere hingelegt hat wie Paul von Dyk und kommt in seine wirklich alte Heimatstadt ganz mit ganz ehrlich, anderen Erinnerungen? Ich glaube, ist das einfach so durch, das Thema? Nee, außer vor meinem allerersten Gig, glaube ich, hatte ich noch nie so Muffensausen. Ist das wirklich so? Ja, das hatte jetzt nicht unbedingt tatsächlich was mit Eisenhüttenstadt zu tun, sondern mit der Tatsache, dass Boss-Hoss direkt vor mir dran war. Oh, ich weiß jetzt das nicht, ist was ganz anderes. Vielleicht für den einen oder anderen, für den das kein Begriff ist, das ist quasi eine Band, die spielen das Beste der 70er, 80er und 90er Jahre, aber jetzt kommt auf Country und Western. Country Rock, genau. Und quasi mit jedem Song, den ich irgendwie mitbekommen habe, den die gespielt haben, wurde mir mulmiger zumute, weil ich schon ein bisschen einfach, ich wusste einfach nicht, wie soll ich das da quasi, wie soll ich dem folgen? Etwas schwierig, ja. Genau. Und als dann irgendwann dann noch ein Surfbrett irgendwie auf die Bühne kam und ich glaube, die Zugabe war Surf in USA auf Country and Western, da war ich dann durchaus etwas besorgt über die Reaktion, weil bei so einem Stadtfest, da kann man ja schon auch mal, also ich habe ein bisschen erwartet, da stehen irgendwelche, weiß ich nicht, angetrunkenen, pöbelnden Leute unten, die dann irgendwie, ey, Alter, spiel mal Rolling Stones oder so. Aber ich muss sagen, und dafür bin ich wirklich unglaublich stolz drauf. Also zum einen, muss ich sagen, gab es das da in der Form gar nicht, sondern also da muss man sagen, ist Eisenhüttenstadt und die Bewohner dieser Stadt sehr, sehr, sehr weltoffen und vor allen Dingen nehmen das dann auch an und hören sich das auch erstmal an. Wer hat dich denn angefragt? Waren das die Stadtväter oder hast du gesagt, ich möchte das mal spielen? Das kam direkt aus dem Bürgermeisterbüro. Okay, die haben gesagt, Mensch, da gab es doch mal so einen Paul von Dyk, der ist jetzt Weltbürger geworden sozusagen, der muss mal wieder hier ran und dann hast du sofort gesagt, klar, mache ich. Ja, also wir haben vor 2 Jahren gab es schon quasi, oder vielmehr der Prozess, dass es jetzt geklappt hat, das zog sich über 2 Jahre hin, dass man dann Termin gefunden hat. Okay. Aber wie gesagt, was ich nochmal sagen wollte, das Publikum dort bei dem Stadtfest war einfach fantastisch. Also man hat schon gemerkt, dass so die erste halbe Stunde, es war so ein bisschen, ja, was macht denn der da jetzt? Aber danach ging es dann irgendwie... Als du auch angefangen hattest? Genau. Okay. Da ging es dann irgendwie auch zur Sache und natürlich auch vielleicht der ein oder andere, der zuhört, vielen, vielen Dank für all die Leute, die kamen und mich auch unterstützt haben von überall her aus Berlin und Umgebung und die haben natürlich auch dazu beigetragen, dass das Ganze dann letztendlich doch ein super Abend war. Jetzt war das wahrscheinlich nicht nur ein super Abend, weil das was Spezielles vielleicht für dich war. Wenn du die Frage beantworten möchtest, deine Mama war endlich, ich sage jetzt mal bewusst Mama, weil du hast ja, glaube ich, einen sehr guten Draht zu deiner Mutter. Mhm. War auch da. Nach so langer Zeit hast du gesagt, mit einer Freundin. Wie war das denn für deine Mutter? Ja, ihr habt ja zusammen wirklich... Das waren die Anfänge für dich, das ist deine Kindheit. Na, für sie war es natürlich auch sehr interessant, das irgendwie quasi, ja. Und vor allen Dingen, ich meine, ist sie nicht bei jedem Gig bei dir dabei, ja? Ich meine, oder hast du vielleicht nicht drüber gesprochen, ich weiß es ja nicht. Aber Mütter, wann sieht sie dich mal? Wann sieht sie dich mal? Ja, aber Mütter sind ja allgemein stolz auf das, was ihre Kinder machen, oder? Also, insofern natürlich war sie irgendwie... hat sie sich gefreut über das, was sie gesehen hat. Und vor allen Dingen, ich meine, wie gesagt, ich habe mich halt auch sehr gefreut, dass es halt letztendlich auch dann aufgegangen ist und dass ich halt ein wirklich sehr offenes Publikum vor mir gefunden habe. Und das war schon besonders. Okay, also, Markus hat noch, glaube ich, ein paar E-Mails. Wollen wir noch was vorlesen? Können wir später machen? Okay, dann gucke ich jetzt mal ganz kurz auf die Uhr. Wir haben noch ein bisschen Zeit bis zur Werbung, noch ein bisschen Zeit. Paul, wir kommen nochmal vielleicht zurück zum Album. Ich weiß nicht, was du jetzt gerade draufgelegt hast. Wir können das später noch machen. Wir haben ja noch 2 Stunden. Vielleicht einfach mal 2, 3 Titel und dann melden wir uns gleich nochmal wieder. Und Paul sagt uns, was er jetzt draufgezaubert hat auf dem Mischpult. Dann würde ich sagen, kommt jetzt tatsächlich auch gleich was aus dem Album. Und zwar ist das ein weiterer Song, den... der quasi in Zusammenarbeit entstanden ist, zum einen mit Alex Morph und natürlich auch wieder unsere Ashley Tomberlain, die ihre wunderbare Stimme zur Verfügung gestellt hat. Der Song heißt Get Back. Okay, und hier ist er. Sunshine Live Maximal Spezial mit Paul van Dyk aus Berlin, direkt aus dem Wendetronic Office. Die Playlist von heute Abend könnt ihr nachlesen im Internet unter www.paulvandyk.de. Da gibt es also einen Maximal-Button und da könnt ihr draufklicken. Da gibt es auch Fotos hier aus dem Office. Da könnt ihr also direkt sehen, wo wir gerade sitzen, wie wir gerade sitzen und wann wir wo und überhaupt wie viel Sushi wir essen. Und vielleicht auch noch ein paar Kaipis trinken heute Abend. Tja, was soll ich sagen? Also, das neue Album heißt In Between, ist seit 24. August auf dem Markt und es gibt auch weitere E-Mails, unter anderem an dieser Stelle auch ganz liebe Grüße Weinheim in die Wormser Straße. Dort sind Christoph und Lukas mit 4 Krachern und hören diese Sendung seit 20 Uhr. Das finde ich in Ordnung. Extra eine neue Dolby Surround Anlage gekauft, um heute Abend von 20 bis 24 Uhr Sunshine Live Maximal Spezial zu hören mit Paul van Dyk. Finde ich in Ordnung. So soll er sein. Ich weiß jetzt noch nicht, ob er... Gibst du Paul auch noch das Mikro? Erik, dann kann er mir antworten. Paul, es gibt eine Mail von Flo aus Hamburg, der wissen will, ob das vielleicht so bei dem In-Between-Album auch so sein wird, dass es irgendwann, wie bei den vorherigen Alben, nochmal ein Remix-Album geben könnte. Also ausschließen würde ich das nicht. Also es geht jetzt gerade natürlich irgendwie auch durch das Live-Touren natürlich auch schon unterschiedliche Versionen von dem einen oder anderen. Also zum Beispiel gibt es von New York City eben auch eine Version, die heißt London City, wo nicht nur die Lyrics anders sind, sondern auch das musikalische Konstrukt dazu ein anderes ist. Und insofern könnte ich mir gut vorstellen, dass vielleicht noch von dem einen oder anderen dann Remixe entstehen und das vielleicht auch nochmal veröffentlicht wird dann als Remix-Album. Dann haben wir eine Mail von Dominik Zöllner, der auf Nature One nicht gesehen hat, der auch die Show 3 nach 9 aufgenommen hat. Das war ja der Grund beim NDR, dass du ein bisschen später kommen musstest, weil ja, du wieder mal fliegermäßig stecken geblieben bist. Es trotzdem noch geschafft hast, logischerweise. Möchte dich dann auch am 2.10. natürlich auf dem Maximalfloor bei 10 Jahre Sunshine Live erleben. Wird da sein und hat eine Frage an dich. Und die da lautet, wie stehst du im Nachhinein zur Love Parade 07 in Essen, da du ja vor der Parade recht skeptisch warst? Das fragt Dominik Zöllner. Also grundsätzlich ist es natürlich super, dass so viele Leute dahin gekommen sind. Das ist natürlich ganz klar. Dennoch, meine Skepsis bezog sich ja auch im Zweifelsfall ein Stück weit eher auf die, ich sag mal, größere Relevanz des Events an sich. Das Problem ist ganz simpel und einfach, dass die Love Parade zum Beispiel einfach, was die Außenwirkung betrifft, ganz, ganz viel Positives für unser Land getan hat. Einfach, weil man muss sich einfach nur überlegen, was für ein tolles, positives Image diese Parade in die Welt gesteckt hat. Und das Problem ist, das ist halt ganz simpel und einfach, das hat überhaupt gar nichts damit zu tun, dass man eine gewisse Region irgendwo hinten anstellt in unserem Land. Aber es ist ganz einfach so, dass natürlich der Fokuspoint auf einer Hauptstadt ein anderer ist als auf irgendeine Gegend in dem Land. Und insofern ist das halt, was den Stellenwert dessen betrifft, anders. Ich habe aber auch immer gesagt, dass ich hinter mir grundsätzlich keine Brücken verbrenne. Insofern, wie gesagt, also ich freue mich, dass es halt nach wie vor irgendwie so einen Anklang findet. Das heißt aber letztendlich trotz allem nicht, dass mit allem einverstanden sein muss, was da abgelaufen ist im Vorfeld dieser jetzigen Parade, als auch das, was die da machen. Das wäre jetzt so, wo ich jetzt gar nicht so groß einhaken will und trotzdem von dir noch mal gerne wissen möchte. Du bist ja auch letztes Jahr sehr engagiert gewesen, was die Love Parade hier in Berlin betrifft. Die war ja bisher immer in Berlin und Berlin war einfach Geschichte, was Love Parade und Berlin war so ein Ding, das hat zusammengehört, war. Da gibt es ja die und die und die Gerüchte. Vielleicht räumt man einfach mal ganz kurz auf mit vielleicht zwei, drei Aussagen, die du vielleicht machen kannst, woran es gelegen hat, dass es Berlin nicht war. Der eine sagt das, der andere sagt das. Und wo muss man in der Mitte die Wahrheit suchen oder ist einfach auch wieder viel dummes Zeug erzählt worden? Na, das Problem ist, dass ich die Gerüchte nicht kenne. Insofern kann ich dazu auch nicht Stellung nehmen. Das ist auch eine Antwort und dann lassen wir es einfach auch so stehen, ganz einfach. So ist das. Du warst ja, glaube ich, dieses Jahr sowieso gar nicht in Deutschland zu dem Zeitpunkt. Nein, also das Problem war natürlich, dass, sagen wir mal so, was jetzt gerade die Internationalität der Parade betrifft, ein bisschen schlechter Termin gewählt worden ist, weil gerade an diesem Wochenende ein großes, wichtiges Festival in Holland war, in Spanien war ein großes und natürlich nicht zu vergessen Creamfields und SW4, zwei der wichtigsten Festivals, die Großbritannien hat, alles an diesem Wochenende und insofern, waren wahrscheinlich viele Leute, die normalerweise zur Love Parade gekommen wären, einfach mal schon verbucht. Jetzt haben wir noch eine Frage, die du auch vielleicht kurz beantworten kannst. Und zwar ist nochmal eine Frage nach deiner Akustikversion von Fallen Angel. Du hast mir es gerade vorhin erklärt, dass du das ja eigentlich nur für diese Live-Gigs gemacht hattest im Central Park, beziehungsweise bei der Albumpräsentation, das einfach auf der Bühne so performt wurde. Das wird nicht erscheinen. Also, wie gesagt, auch da ist einfach momentan nichts dergleichen geplant. Weil, wie gesagt, das ist halt Teil dieser Live-Performance. Ich bin im Zweifelsfall der Einzige, der einen aufgenommenen Mix dieser Version hat. Insofern kann ich natürlich dann hin und wieder diese Version auch spielen, wenn ich auflege. Aber als Veröffentlichung ist es eigentlich nicht geplant. Gut, also du hast die Version, hast du mir verraten, aber wir wollen dich nicht zwingen, das zu spielen. Wenn du es im Laufe der Sendung nochmal anspielen würdest wollen, damit du den Hörern vielleicht was Nettes tust, dann tust du das. Ansonsten, jetzt habe ich dich in die Ecke gestellt. Ne? Nein, es ist so, ich weiß ja gar nicht, ob du überhaupt greifbar hast. Fakt ist, es ist eine Live-Version und sie gibt es nicht zu kaufen. Das Problem ist vor allen Dingen, das, was ich natürlich dann in dem Moment spielen würde ja natürlich auch, ich sag mal, quasi eine leere, unfertige Version dessen, weil natürlich der Keyboarder ist ja nicht hier bei uns, genauso wenig wie der Drummer. Und ich habe natürlich auch mein Keyboard nicht hier und kann entsprechend das Piano nicht draufsetzen. Insofern wäre es dann quasi ein Halbplayback. Ich wollte dir das jetzt irgendwie aus den Rippen leiern, aber ich wollte dich auch nicht in die Knie zwingen. Also von daher ist das auch vollkommen in Ordnung. Paul, wir kommen trotzdem nochmal zum Album. In Between, hast du gesagt, ist mittlerweile oder ist für dich das beste Album, was du je gemacht hast. Wahrscheinlich auch von der musikalischen Vielfalt für dich persönlich. Unter anderem, weil du ja auch mit sehr, sehr vielen Leuten zusammengearbeitet hast. Mhm. Wo wäre denn für dich noch eine Steigerung möglich in den nächsten Jahren oder was gäbe es noch für Künstler, wo du sagen würdest, da könnte ich noch einen oben draufsetzen und der würde mich nochmal richtig interessieren? Also nochmal, also ich habe das ja vorhin auch schon gesagt, ich gehe nicht analytisch ins Studio. Ich habe eine Idee, die versuche ich umzusetzen. Also du hast erst die Musik, machst einfach ein paar Tracks. Auch das ist unterschiedlich. Ja? Also zum Beispiel bei... Oder kommen Leute auf dich zu? Das wäre so die Frage. Ja, also bei David Byrne zum Beispiel war es eben so, dass ich einfach die Idee hatte, mit ihm was zu machen. Dann haben wir uns sehr lange unterhalten über alles Mögliche und haben dann quasi so ein bisschen die Claims abgesteckt, wer macht was, wo soll es musikalisch hingehen. Bei Ray war es so, wir haben auch eigentlich vorher beschlossen, dass wir was zusammen machen wollen, dann habe ich angefangen Musik zu machen, dann kamen Lyrics zurück und so weiter und so ging das hin und her. Mit Jessica zum Beispiel war es so, dass der Track total fertig war, inklusive der Lyrics. Und eigentlicherweise ich eben auf der Suche war nach jemandem, der das eben entsprechend richtig präsentieren kann. Und da war dann Jessica die erste Wahl und die hat glücklicherweise auch gleich zugesagt. Und insofern, das ist, was ich so als den magischen kreativen Prozess bezeichne. Das ist halt irgendwie schwierig, da jetzt im Vorfeld zu sagen, sowas stelle ich mir jetzt fürs nächste Album vor. Vielleicht wird das nächste Album auch wieder, oder vielleicht wird es was ganz anderes. Ich habe keine Ahnung, ich weiß es noch nicht. Ich habe mich jetzt mit dem Album sehr, sehr lange auseinandergesetzt. Und wie gesagt, hatte da sehr, sehr viele tolle Leute, die mitgemacht haben und geholfen haben, dass es so ist, wie es ist. Und bin da halt für die Unterstützung, die ich erfahren habe, sehr, sehr dankbar. Und auf der anderen Seite, wie gesagt, freue ich mich, dass ich ein Album gemacht habe, was der ein oder andere mag. So, dann spielen wir jetzt nochmal was Gefälliges aus dem Album. Absolut. Hol mal rein, was gibt es? Ich dachte, wenn wir schon die ganze Zeit über In Between reden, können wir auch mal den Titelsong spielen, also In Between. Okay, hier ist er für euch. Und so heißt das Album und es gibt es seit 24. richtig, wirklich ganz in echt zu kaufen, auch im Laden. Sunshine Live Maximal Spezial. Spezial. We'll be right back. So, liebe Leute draußen am Radio, es ist mittlerweile 10 Minuten vor 11. Hier ist Sunshine Live Maximal Spezial aus dem Vended Phonic Office in Berlin mit Paul van Dyk, frisch eingetroffen aus Ibiza, direkt hier reingerannt, geklingelt und dann direkt an den Mischpult. So, ich kann auch eben gerade sagen, weil es wird ja immer erzählt, ja, der hat jetzt On the Run gespielt, weil der Timmer da sitzt. Stimmt nicht. Ich war draußen eben auf dem Balkon und habe mit deiner Frau und Markus einen Calperina zu mir genommen, auch den Rest Sushi noch ein bisschen verspeist. Schön. Ich kann mich erinnern, ich war bei Mayday 2002, als du gespielt hattest, und ich stand irgendwie oben auf den, in irgendeiner Lounge und höre, komisch, kenne ich. Und dann spielt Paul van Dyk On the Run. Das war 2002 eine nette Angelegenheit. Und danach hatten wir das Vergnügen, da haben wir ja unsere erste Sendung bei dir gemacht. Damals noch in den alten Räumlichkeiten von Bandit. Ja. Ja. hast du immer noch ab und zu mal auf dem Plattenteller, oder? Das war jetzt nicht abgesprochen. Also das ist einfach, ist ein geiler Track. Habe ich hier bei mir im System. Und es ist halt auch nach wie vor einer der Tracks, also wenn man den so in die in der Ibiza-Saison reinstreut, das geht, ist doch, auf, ne? Absolut. Also gerade spielst du den ab und zu mal noch? Ja, gerade, ja. Natürlich auch die Briten, für die war das ja noch irgendwie, glaube ich, ein größerer. Da war es der größte Hit. In der Maske ganz groß, genau. Ja. Und insofern funktioniert das immer noch sehr schön. Das ist auch ein geiler Track. Das habe ich gemerkt, als ich im März in London war, im Heaven, und da habe ich als Schluss natürlich das Lied gespielt, das wollen die natürlich haben, und dann, ja, merkt man das schon auch. Ist was Schönes. Ich meine, da hast du natürlich mehr davon als ich, was deine Hits betrifft. Und man merkt es ja auch immer wieder, wenn du dann auch so zum Ende hin oder mittendrin einfach mal so die in neuen Versionen, die du selbst ja bastelst, wie du es vorhin schon gesagt hast, zum Beispiel auch von Time of Our Life und was auch immer. Du hast ja da weitaus mehr Möglichkeiten als Tilman Urmacher. Wenn du die spielst, wie die Leute einfach so dann dankbar sind, weil du denen wirklich mit der Musik auch Unglaubliches gegeben hast, weil die Melodien einfach auch so unglaublich emotional sind. Ich glaube, auch ohne Melodie könnte man diese Emotionen bei den Menschen doch in der Form nicht erzielen. Also ich glaube, es geht, ob man es jetzt Melodie bezeichnet. Oder Harmonie oder was auch immer. Oder eben, ich glaube, es geht letztendlich einfach um diese Spannung, die entsteht, wenn man eben diese atmosphärischen, tieferen Momente in direkte Verbindung setzt. Tiefere Momente, das ist das Stichwort, genau. Einfach mit diesem energetischen Voll nach vorn. Ich meine, daraus entsteht ja dann im Zweifelsfall auch das, wo man dann einfach so, wow, jetzt aber richtig. Wenn es die ganze Zeit nur Flächen ist, ist es ja auch langweilig, genauso wie ich das nicht wirklich entspannend finde, wenn es die ganze Zeit irgendwie nur Knüppel aus dem Sack ist, ohne dass da mal quasi dann auch eben eine Abwechslung drin ist. Für mich hat Musik halt ganz viel damit zu tun, dass das facettenreich ist. Es geht halt immer auch darum, ein Stück weit irgendwie die Ganzheit dessen in einem Track wieder zu spiegeln und nicht immer nur ein Teil. Es gab auch eine Mail noch, der jetzt genau das im Prinzip gesagt wurde, und zwar finden es die, wo ist es? Ich glaube, es war sogar Jenny aus Berlin, die gesagt hat, die finden es gerade gut, Mario und Kerstin aus Berlin, dass du dich eben nicht in so eine Ecke drücken lässt und auch nicht sagst, ich mach Trance. Das sagst du ja schon seit Jahren, dass es für dich einfach ein Teil der elektronischen Musik ist, dass du dich da einfach unglaublich weiterentwickelt hast, nach deren Meinung, und dich auch, was haben sie hier geschrieben, nicht irgendwo, wie gesagt, in eine Ecke stellen lässt. Ich glaube, es ist auch ganz wichtig für dich. Das Problem ist, dass man wird, also tatsächlich stellen lässt, ist ja irgendwie da auch irgendwie ein ganz guter Punkt. Es ist ja meistens so, dass es Journalisten sind, die das in irgendeiner Art und Weise beurteilen. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, dass, ist auch schon eine ganze Weile her, einer der britischen Journalisten irgendwie meinte, dass es halt einfach Lazy Journalism ist, mich als Trancer zu bezeichnen, weil da ist halt einfach viel, viel mehr. Und da kann man auch Interviews von mir 1994 lesen, wo ich gesagt habe, dass das halt ja nicht so ganz mit dem übereinstimmt, was ich so mache. Und was ganz lustig ist, ich habe auf dem Weg letzte Woche, gab es einen sehr langen Flug mal wieder, und habe ich mir mal mein Seven Ways Album angehört. Und als ich das so gehört habe, habe ich mir gesagt, Mensch, wie kamen die eigentlich da drauf, mich als Trance-DJ zu bezeichnen? Weil da sind ja auch wiederum irgendwie relativ viele unterschiedliche Sachen drauf, die da in diesem Progressive House-Teil reinreichen bis weiß ich wo nicht hin. Und insofern, weiß nicht, wie gesagt, für mich ist das alles elektronische Musik. Das ist das, was ich am allerliebsten mag an Musik. Und ich mauschel da alles rein, was ich an Einflüssen irgendwie finden kann, weil das ist das, was Leben ausmacht, und das ist das, was Leben spannend macht, und das ist letztendlich auch das, was Musik interessant macht. Als wir damals unsere erste Sendung gemacht haben, im November 2002, kann mich gut daran erinnern, in deinem alten Office noch, direkt am Kurfürstendamm, da hast du gerade diesen Film-Soundtrack fertig gehabt für Sordo. Mhm. Wenn du dich erinnerst, für den Kinofilm. Ich war mexikanischer, glaube ich. Genau. Richtig. Sind dann eigentlich nach dieser Sache niemand mal mehr an dich herangetreten, der gesagt hat, Mensch, Paul van Dyk könnte doch mal wieder auch was vielleicht Filmmusikmäßiges machen oder vielleicht für einen Kinofilm? Gab es schon mal solche Anfragen dann wieder an dich? Also es gibt relativ viele Sachen. Weil du hast damals sehr geschwärmt von und es war so irgendwie so, wow, es war so was Neues für dich. Na, es gibt ja relativ viele Sachen, wo Musik von mir in irgendwelchen Filmen drin ist. Also insofern ist das jetzt nicht... Erzähl bitte, nimm Beispiele. Weiß ich, wie die alle... ganz ehrlich, das ist halt irgendwie, das ist dieses Synchronisationsrechtszeugs und so, damit befasse ich mich jetzt nicht so unbedingt. Ich weiß halt nur, dass immer, wenn dann die Anfragen für irgendwas kommen, ob das okay ist oder nicht, für mich ist dann, wie gesagt, da ist für mich keine Arbeit. Gut, deine Musik verwendet, richtig. Aber du hast ja speziell die Musik gemacht und komponiert. Genau, aber da war wiederum eben auch das Besondere, und das ist ja das, was ich auch damals immer schon wieder gesagt habe, das Besondere an diesem Event war ja, nicht an diesem Event, an dieser Herausforderung, dass da kam halt nicht einfach so der Regisseur und hat gesagt, jetzt mach mal hier, ist eine traurige Szene, mach mal was in Moll, mach mal was Trauriges, sondern wir haben quasi gemeinsam Stimmungen entwickelt. Und das ist natürlich einfach noch mal eine ganz andere Sache. Und wenn ein solches Projekt daherkommt, was so interessant ist, auch mit der Aufgabenstellung, bin ich auch dabei und mache gern wieder sowas. Mhm. Also das würde ich vielleicht auch nochmal, wäre das nochmal sowas, was dich reizen würde, für einen echten Kinofilm Musik zu machen? Ja, aber wie gesagt, eben jetzt so diese normale, ich sag mal, Filmvertonungsgeschichte. Also ich kenne das ja durch auch von meinem Freund BT Brian, der sowas sehr, sehr viel macht, der sich dann oftmals auch da rumstreiten muss mit irgendwelchen Regisseuren irgendwie und dann... Wenn dann ohne Vorgaben? Ja, einfach auch Kompromisse machen muss, die eben wirklich irgendwie ganz hart an der künstlerischen Grenze sind von dem, was man selber da so irgendwie mit sich machen lässt. Da habe ich ja ehrlich gesagt keine Lust drauf. Also wenn, dann muss man sich entweder genauso fantastisch verstehen mit dem Regisseur, wie das mit Carlos und mir der Fall war und man da ohnehin den gemeinsamen Nenner sofort findet. Oder dass es eben so ist, dass man wirklich die Freiheit hat, irgendwie eben auch wirklich dann in dem Moment irgendwie seine Musik da dem Bild zuzuordnen. So, wir machen einen kleinen Sprung, Paul. Wir sagen jetzt nochmal die E-Mail-Adresse, weil wir werden gleich mal das erste Album verlosen von dir an, signiert. Das neue In-Between-Album. Und zwar könnt ihr jetzt mailen an maximal@paulvandyk.de. maximal@paulvandyk.de. Wenn ihr wisst, wo er am Sonntag ist, dann könnt ihr uns mailen. Das ist die Frage an euch, wo spielt Paul van Dyk am Sonntag? Am Sonntagabend, jawohl, nicht Samstag, nicht heute sind wir hier, sondern wo ist Paul van Dyk am Sonntag? Dann schreibt ihr eine Mail an maximal@paulvandyk.de und da gibt es uns das erste Album heute Abend, was wir euch zukommen lassen wollen. Handsigniert von Paul. Wir haben noch dann weitere Sachen, die ihr nachher gewinnen könnt. Anderes Thema, Popcom steht auch vor der Tür und ihr macht die offizielle Popcom-Party mit Felix der Housecat. Giuseppe Ottaviani wird dabei sein, Duderstadt wird dabei sein, Paul van Dyk wird dabei sein, das Ganze am 21. September. Ja. In der Arena. Super, freue ich mich drauf. Habe ich ja schon wieder alles verraten. Wird da auch wieder was Live-mäßiges passieren oder ist das einfach dann ein DJ-Act für dich? Nee, das ist dann in dem Moment, naja, das ist ja bei mir auch nicht so ganz normales DJing, wie man. Ich wollte gerade sagen, du bist ja mehr schon Performing-Künstler mittlerweile. Aber ich werde auf jeden Fall keine zusätzlichen Artists mit auf der Bühne haben. Mhm. Also da geht's dann schon irgendwie ganz simpel. Also was heißt simpel? Da geht's dann schon einfach auf die Mütze nach vorn, ohne den quasi entsprechenden Live-Aufwand. Also wirst du, wie lange wirst du da spielen an dem Abend, am 21. hier in der Arena in Berlin? Also ich nehme mal an, so 3-4 Stunden sicherlich. Wie genau das Line-Up sein wird, wann wer anfängt und wann ich dann bis wohin zum Schluss oder so auflegt, das ist, glaube ich, noch gar nicht so richtig ausgelost. Dann haben wir vorhin eine Frage gehabt, wann wirst du deinen Geburtstag wieder feiern? Wird das wieder so sein wie letztes Jahr in der Kulturbrauerei, dass du wieder eine Wendednight machst oder hat das einfach nur vom Datum so gut gepasst? Ja, also das ist halt immer, es ist tatsächlich... Was war dein Originalgeburtstag? Du wirst ja reingefeiert praktisch. Ja, mein Geburtstag ist ja tatsächlich immer genau zu unserem Jahresabschluss. Insofern darf ich immer an meinem Geburtstag arbeiten. Aber ja, also wir werden auf jeden Fall wieder eine Veranstaltung machen. Ich weiß gar nicht, ganz kurz mal in die Runde gefragt, ist es Freitag oder Samstag? An einem Samstag, dann der vorletzte Samstag im Jahr 2007, in der Kulturbrauerei ist es und wir sind dran, sehr interessante Gäste einzuladen. Die natürlich jetzt nicht verraten willst. Nö. Gut, war mir so klar. Ist aber, wo willst du mit dem Sushi hin, Markus? nimm mal mit. Okay, Paul, wir kommen nochmal auf dein Album. Eins verlosen wir jetzt, wenn ihr wisst, wo Paul am Sonntag spielt, maximal@paulvandyk.de. Das ist die E-Mail-Adresse. Ihr könnt auch nochmal auf die Seite gucken von Paul, paulvandyk.de. Da gibt es dann die Fotos von hier heute Abend, die heute Abend immer mal zwischendrin erneuert werden und aktualisiert werden. Dein Album haben wir noch längst nicht durch. Es gibt ja auch noch dieses DJ-Mix-Album auf Vinyl oder die DJ-Version. Da sind nochmal andere Versionen drauf. Haben wir vielleicht da was noch von zu hören? Oder auch beziehungsweise andere Titel sogar noch mit drauf? Ja, also da sind... Ich glaube, ein anderer Track ist drauf. Ansonsten sind es natürlich die entsprechenden längeren Versionen, ganz klar. Es gibt natürlich logischerweise immer dann natürlich bei den DJ-Versionen auch vorne noch ein bisschen und hinten noch ein bisschen Drums, damit es einfacher ist, dann hinein und hinauszukommen aus den Tracks. Also sie sind auch teilweise ein bisschen anders abgemischt, damit es eben irgendwie über die Vinyl dann irgendwie auch noch ein bisschen präsenter ist, als eben das auf der CD sein sollte. Und kann man sicherlich dann auch noch in das eine oder andere reinhören. Ich habe jetzt aber erstmal noch ein anderes Schmankerl sogar aufgelegt. Und das da ist? Naja, ich... Achtung. Ich spiele mal ein bisschen was davon. Tun Sie sich keinen Zwang an, Herr van Dyk. Geben Sie alles. Konzentrieren Sie sich. Er tut's doch. Ich bin jetzt ruhig. Mal in deiner schwarzen Couch hier im Office zurücklehnen, weil das habt ihr jetzt wirklich mir zu bedanken. Ich habe ihn vorhin doch noch weich geklopft, mal unterm Schreibtisch ans Knie getreten. Also er hat das dann, es hat in ihm gearbeitet. Einen kleinen Reingucker haben wir. Ja, genau, einen kleinen Reingucker. Jetzt gibt es übrigens auch was ganz Besonderes, was da im Hintergrund schon reinkommt. Das ist quasi ein Remix von White Lies, der entstanden ist, nachdem die Deadline abgelaufen ist. Insofern gibt es den nicht, außer jetzt dann hier und bei mir. Das heißt also, den spielst du bei deinen Gigs? Ja. Wenn er passt, aber den wirst du auch nicht veröffentlichen. Also bis jetzt ist da auf jeden Fall nichts geplant. Vielleicht mal beim Remix-Album. Ja, zum Beispiel. Da wäre es natürlich ein guter Punkt. Sie fängt jetzt übrigens sofort an zu singen. Okay, tschüss. Bis gleich. Shine Live Maximal Spezial. Live aus dem Vended Office in Berlin mit Paul van Dyk. Ihr könnt nach wie vor mailen an maximal@paulvandyk.de. Und wenn ihr genau aufgepasst habt, gibt es nämlich zwei Lösungen für die Frage, die wir euch gestellt haben. Zum einen, wo spielt Paul van Dyk am Sonntag? Ist ein bisschen kompliziert, aber wenn ihr geschickt seid, gebt ihr die richtige Antwort. Ja, maximal@paulvandyk.de. So einfach ist das. Und schon habt ihr das erste Album. Es gibt nachher noch zwei weitere, handsigniert von Paul. Und wenn ihr den Name dazu schreibt, ganz wichtig, und die Adresse nicht vergessen, sonst können wir es nicht verschicken, dann können wir vielleicht euch auch den Namen noch mit draufhauen, als kleine Persönlichkeit. So, es gibt glaube ich noch mehrere Sachen heute Abend, unter anderem auch noch die neuen T-Shirts von Paul van Dyk, nämlich die In-Between-Album-T-Shirts. Sind ja auch wunderschön geworden. Und wir haben noch was Spezielles. Das ist so eine schöne Sache, das habt ihr euch glaube ich einfallen lassen, die Plattenfirma. Es gibt einen kleinen MP3-Player mit deinem Album drauf. Also es hat sich nicht die Plattenfirma einfallen lassen. Oder wart ihr das? Ja, das waren tatsächlich direkt wir. Und zwar war die Idee... Herrlich. Die Idee dahinter war ganz einfach, es gibt ja unter den Musikjournalisten-Kollegen durchaus welche, die ihren Job ein bisschen sehr eigenartig sehen. Und wenn man... Inwiefern? Indem man ihnen quasi ja vorab Copies vom Album zur Verfügung stellt und die nichts anderes zu tun haben, als die dann illegal im Internet zu verbreiten. Und die Idee war eigentlicherweise, dass man eine Form findet, eine Möglichkeit findet, wie man quasi den Journalisten die Musik zugänglich machen kann, ohne dass sie die Möglichkeit haben, das einfach so reinzustellen. Das heißt, die Idee war, einen wie auch immer gearteten MP3-Player zu finden, wo die Musik schon drauf ist, wo man so eigentlicherweise, es sei denn, man nimmt da halt mit Kabel und dann analog und sonst was nicht. Das heißt, man betreibt da wirklich dann noch einen Effort, wo man es einfach nicht rauskriegt, sondern sich einfach nur anhören kann. Das heißt, es ist ein MP3-Player, wo wirklich nur das Album draufgespielt ist? Das komplette Album oder nur diese angespielte Version? Ist das komplette Album. Also aber nicht kopierbar von dem MP3-Player? Nicht kopierbar. Das Ganze ist quasi aus dem Hörbuchbereich und kommt von den Koreanern zu uns und da haben wir ganz exklusiv halt diese MP3-Player. Die sehen auch echt schick aus. Ich finde die total toll. Ist ein sehr schönes Spielzeug, was musikalisch auch noch Spaß macht. Also es ist grandios. Es ist im Prinzip wie eine Album-CD-Hülle, ein bisschen dicker und innen drin, wenn ihr aufmacht, ist ein Kopfhörer dabei plus diesem kleinen MP3-Player, wo das Album praktisch drauf zu hören ist. Genau. Und auch nur dieses Album. So, ja. Da könnt ihr auch nichts drauf spielen, da könnt ihr auch nichts runterholen, sondern man kann wirklich einfach das Album genießen mit einem Special Paul van Dyk MP3-Album-Player. Ja. Sozusagen. So, kommt das vielleicht auch daher, weil man so viel unterwegs ist oder weil du natürlich auch einer der Global Player bist, dass man auf dich dazukommt, oder war das einfach, hast du das irgendwo gesehen oder hat das irgendjemand gesehen, dass das eigentlich eine geniale Lösung ist für das, was du gerade gesagt hast, damit man eben nicht Raubkopien sogar von Leuten im Internet findet, die eigentlich aus einem engeren Kreis die Sachen geschickt bekommen, um drüber zu berichten? Es war tatsächlich so, dass es gab diese Idee, was kann man da machen, und dann wurde einfach ein bisschen recherchiert. Da gab es zunächst einen Anbieter in den USA, der war glaube ich 4 oder 5 Mal so teuer dann haben wir nochmal nachgeguckt und dann kamen die Koreaner mit einem Produkt, was tatsächlich sogar noch viel schicker ist. Also sehr schick sogar, muss man ganz ehrlich sagen. Sehr aufwendig gemacht. Und entsprechend in der Produktion natürlich auch ein bisschen günstiger. Wird es im Handel so nie geben in der Form. Und insofern ist das was ganz Besonderes eigentlich. Also einen davon hauen wir auf alle Fälle raus. Und der, der den gewinnt, der kann sich glücklich schätzen. Kann das praktisch sein, dass du bei dem nächsten Album mal irgendwann einfach nur noch auf diese Lösung zurückgreifst? Ja, das glaube ich nicht, weil da ist die Marktdurchsetzung dann in dem Moment nicht irgendwie groß genug. Weil also letztendlich ist es dann eben schon so, dass, wie gesagt, diese Sachen sind im Hörbuchbereich relativ etabliert. Sie wären dann letztendlich im Laden auch wirklich sehr, sehr teuer. Wie bei Hörbüchern, die kosten halt 40, 50 Dollar und entsprechend wäre dann natürlich irgendwie die CD auch angesiedelt. Und das sind Preise, die sind nicht aufrufbar, logischerweise. Und insofern ist das mehr oder weniger ein Special Gimmick, den wir gemacht haben, quasi für ganz besondere Sachen, wie jetzt zum Beispiel eine Verlosung. Okay, also schreibt eine Mail an maximal@paulvandyk.de. Wir lassen die Frage so stehen, wo spielt Paul van Dyk am Sonntag. Ihr dürft zwei Lösungen angeben, fairerweise. Aber wir verlosen jetzt erstmal eine CD, oder? Erstmal ist die CD dran. Erstmal CD dran, der wird auch handsigniert. Es ist schon einer ausgewählt. Willst du, dann lest du doch vor. Mach ich doch gleich. Genau. Super. Jens Brostzeit hat gewonnen und der wohnt in Beeskow. Allerdings hat er seine Adresse. Dann werden wir uns zurückmelden und dann brauchen wir noch die Postadresse und schicken das Ganze dann entsprechend zu. Also herzlichen Glückwunsch, Jens Brostzeit aus Beeskow. Gut, dann kriegt der Jens auch für Jens von Paul von Dipp draufgeschrieben. Da freut er sich wahrscheinlich dann besonders, weil das hat er dann wirklich hier heute Abend gewonnen. Also ich schreibe schon selber drauf, also Jens braucht nicht meine Unterschrift. Achso, ja. Moment. Okay, man muss dazu sagen, dass Jens hier heute Abend die Fotos macht. Jens arbeitet auch hier im Vended Office und stellt für euch die aktuellen Fotos ins Netz. Deswegen gerade der kleine Wortwechsel. Jens, du kannst mich so oft fotografieren, wie du willst, du wirst kein gutes Foto bekommen. Uhrmacher sieht scheiße aus, ist nicht fotogen und von daher... Aber ich gucke mir es nachher trotzdem mal an. Damit, wenn er auch wieder schlecht wird. So, Paul, wir bleiben noch ein bisschen bei deinem Album. Ich habe dir ja schon gesagt, du hast eben gerade noch mal eine Version, glaube ich, gespielt. Wir haben gerade White Lies. White Lies, genau. In der, sag mal her, Jens. Ich habe ja gesagt, das wird nichts. Aber ich schalt ruhig frei. Ist eh schon zu spät. White Lies in der Version, die es nur für dich gibt, weil die einfach noch nicht erschienen ist, weil sie nach dem Release der Mix kam. Vielleicht beim... Remix-Album, was vielleicht kommen könnte. Stimmt, das wäre eigentlich eine gute Idee. Da ja, gut ab und zu mal macht es ja Sinn, wenn wir kommen. So, dann natürlich habe ich dich gefragt, gibt es noch Versionen, hast du ja auch gesagt, gibt es noch eine Version oder vielleicht noch eine Maxi-Version, eine andere Version, die es auf dem Vinyl-Release gibt, der für die DJs mehr gedacht ist. Genau. Lass uns vielleicht mal da nochmal reinhören können, wenn sie das möchten. Warte, dann packe ich das jetzt hier genau hin und genau. Dann kommt jetzt der Song, der heißt Big Bang übrigens. Ja. Der heißt ganz simpel und einfach Big Bang, weil immer wenn das Ding läuft, ist es einfach ein riesen, es rumst halt richtig los. Deswegen ist es halt. Also du reißt die Hütte damit ab. Ja, also es hat schon das ein oder andere Mal sehr gut funktioniert. Dann wird er auch heute jetzt und gerade hier funktionieren. Big Bang. So, da sind wir wieder. Gerade übrigens was Neues, demnächst kommt das bei Venet raus, heißt Onova, Plattitude. Ah, das ist eine Nummer, glaube ich, die nach vorne riecht, nach vorne geht, ne? Ja, also die macht ja auf jeden Fall Spaß. Also so habe ich sie auch tatsächlich, ich hatte den Track und habe den dann bei Dance Valley in Holland gespielt. Mhm. Und das war einfach, weiß nicht, es war so ein schlagendes Argument ganz einfach, als ja, die Nummer lief. Dance Valley ist so eine Sache, da entstehen Hits, ja, würde ich mal sagen. Ich kann mich erinnern, es gibt ein Video, es war, glaube ich, auch so auf deiner MySpace-Seite, letztes Jahr noch, da hast du auf Dance Valley 2005 Om Namah Shiva als Intro gespielt, wenn du dich erinnerst. Mhm. Auch bei Dance Valley, von daher fällt mir das gerade ein. Also der Track kann nur gut werden. Ja. kann nur ein Hit werden. Das, was jetzt hier im Hintergrund reinläuft, ist auch was ganz Besonderes. Und zwar haben wir natürlich für die Live-Geschichten, wenn es um New York City geht, ja, natürlich dann auch noch andere Vocals. Das ist jetzt dann in dem Moment London City. Soll ich die nochmal zurücknehmen? Ja, ich weiß, genau, das wollte ich gerade sagen. Danke, Paul. Man merkt, dass du auch Radio machst. Also wir müssen kurze Werbung spielen und dann fängst du mit der am besten gleich nochmal neu an. Wir sind gleich zurück. Maximal. Sunshine Live. Wir sind unter euch. So, Paul, jetzt möchte ich von dir wissen, was das ist, weil das ist so ein Ding, wo ich sage, das mag ich. Ja. London City heißt der Song. Ach, okay, das ist das, was du vorhin gesagt hast, in der anderen Version. Genau, und die gute Ashley singt. Das klingt aber auch ein bisschen anders, oder? Ja. Also auch vom Playback her auch anders. Ja, ja. Ja, deswegen wollte ich gerade sagen, ich habe es nicht sofort erkannt. Ja, ja, schon okay, anders. Okay, okay. Groove wie Sau, würde man sagen. Ja. Hoffe ich doch. Spinning Maximal Spezial. Das Ganze mit Paul van Dyk und Tillmann hier in Berlin aus dem Wendetphonic Office. Und Paul hat eine neue Gewinnerin, die die richtige Lösung hat, nämlich die Marion Kellner aus Bretten. Bretten ist zwischen Karlsruhe und Bruchsal in der Ecke da hinten irgendwo, im Badischen. Das ist schön. Genau. Dann herzlichen Glückwunsch nach Bretten. So ist es. Und die Marion gewinnt den Special, wirklich das Gimmick, was man nicht kaufen kann, was wirklich sehr wertvoll ist, diesen Special Player, den MP3-Player von Paul van Dyk. Und zwar mit dem aktuellen Album In Between. Und nur darauf kann man es hören. Jetzt habe ich noch eine Frage. Kann man die Batterien aber austauschen? Ja, natürlich. Okay, also das heißt nicht, das Ding ist dann leer gehört und dann kannst du. Nee, auf jeden Fall. Also du hast einen Special Player, wenn du Paul van Dyk hören willst mit dem neuen Album In Between, dann kannst du das ab sofort tun. Die nächsten Tage kriegst du es zugeschickt. Und nur du hast diesen Player. Und immer wenn du den Player hast, hast du Paul van Dyk auf dem Ohr. Ist ja auch nicht schlecht. Marion, herzlichen Glückwunsch. Es gibt noch zwei weitere Alben. Ihr könnt nach wie vor mailen. maximal@paulvandyk.de und die Frage bleibt die gleiche. Es gibt nämlich zwei Lösungen. Es gibt einmal die Samstags- und vielleicht auch die Sonntagslösung, wenn ihr ein bisschen mitgedacht habt. Ja, ganz einfach. So ist das. Des Weiteren haben wir noch ein Vinyl-Album mit den Vinyl-Mixen drauf und das T-Shirt dazu. Was will man mehr? Ja. Ja? Paul, wie sieht für dich die Popcom aus? Ist ja auch schon in zwei Wochen. Es wird auf jeden Fall positiv anspringender Stress. Ja, du bist also auch selbst auf der Messe. Gibt es wieder irgendwelche Podiumsdiskussionen, wo man dich sehen kann? Oder nicht nur fürs Fachpublikum, sondern vielleicht auch für die Öffentlichkeit. Da bist du ja eigentlich jedes Jahr schon ein bisschen mit involviert, beziehungsweise letztes Jahr hast du, glaube ich, eine Schirmherrschaft übernommen gehabt für einen bestimmten Wettbewerb. Genau. Oder eine Förderung. Genau, also im letzten Jahr ging es darum, um den Innovations-Award, da war ich einer der Schirmherren. Den gibt es in diesem Jahr auch wieder, allerdings bin ich in diesem Jahr nicht der Schirmherr des Ganzen, sondern ich finde einfach die Tatsache, dass eine der wichtigsten Musikmessen, die wir haben auf diesem Planeten, in Berlin stattfindet, eine super Sache. Und was auch noch ganz besonders dabei ist, ist eben, dass sich eben ringsrum um diese Musikmesse selbst eben auch wirklich noch ein Rahmenprogramm entwickelt hat, wirklich ein 3-4-Tage-Festival, wo man einfach die Möglichkeit hat, fantastische Sachen zu erleben und zu hören. Und wo der Fokus halt jetzt eben nicht unbedingt darauf ist, Madonna oder Christina Aguilera nochmal eine Plattform zu geben irgendwie, sondern einfach auch coolen, kleinen, geilen Bands. Und das ist halt das Besondere an der Popcom, deswegen finde ich es sehr unterstützenswert und deswegen unterstütze ich es natürlich auch entsprechend. Du hast gerade davon gesprochen, Musik-Events und Musik-Messen. Es gibt natürlich die Winter Music Conference in Miami, der natürlich auch seit Jahren vertreten bist, und du bist dieses Jahr auch wieder auf dem Amsterdam Dance Event in Amsterdam, logischerweise, habe ich gelesen. Genau. Ne? Und da bist du auch wieder mit einer eigenen Veranstaltung in der gleichen Location wie letztes Jahr? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Okay, ich werde es nie lernen, dass ich diese Frage nicht dir stellen darf. Weil also die logistischen, bei den logistischen Fragen muss ich immer passen. Okay, also du bist auf jeden Fall vertreten auch wieder beim ADE. Genau. Dieses Jahr wird es da auch wieder Podiumsdiskussion mit Paul van Dyk geben. Wir sind gerade dabei zu gucken, wie und wann das möglich ist, vom Termin. Weil letztes Jahr gab es ja ein interessantes Panel mit dir, mit Pitong, mit Armin van Buuren, Nick Warren, genau. Ja, nee, es war ein sehr interessantes Panel und da sind ja auch interessante Sachen gesagt worden. Allerdings, ja. Da wart ihr euch alle nicht so ganz einig. Es sind halt natürlich, ich meine, das ist wie überall, es gibt halt unterschiedliche Ansatzpunkte. Also wir zum Beispiel haben halt Wendet Records ins Leben gerufen, weil wir einfach festgestellt haben, es gibt so viel fantastische Musik da draußen, die muss einfach den Leuten nahegebracht werden. Und wir arbeiten mit Künstlern zusammen, die hier alle gleichwertig, irgendwie genauso hundertprozentig irgendwie vorn mit dabei sind. Da gibt es keinen, der irgendwie größer, besser ist als jemand anders. Philo und Perry, die gerade einen Riesenhit haben, werden genauso irgendwie behandelt wie meinetwegen ich oder ein Giuseppe Ottaviani oder Kufdam in Plant. Das ist halt ein Family-Ding. Und wenn dann natürlich jemand anders bei dem Panel zum Beispiel sagt, dass er eigentlicherweise sein Label nur ins Leben gerufen hat, um sich selbst zu promoten, degradiert er natürlich eigentlich all die anderen Künstler zu mehr oder weniger, ja, so Boten für ihn. Und das dafür ist, sind wir auch, finde ich einfach ein bisschen komische Herangehensweise an das, was wir so machen. Dafür sind ja auch die Panels eben da. Ich fand es sehr interessant, habe es auch in Erinnerung, da werden wir uns vielleicht dann da auch dann wieder sehen. Die Party ist wieder freitags, glaube ich, wenn du da bist. Ach, Entschuldigung, das war schon wieder eine logistische Frage. Wir werden gemeinsam feiern. Ich sag dann rechtzeitig Bescheid. Ich glaube schon, dass es am Freitag ist. Ja, ich glaube. Also Location letztes Jahr hat ja auch richtig Spaß gemacht. Das war auf jeden Fall ein toller Event und war eine klasse Sache. Und da kann man halt auch immer wieder sagen, dass die Jungs Sander Kleinberg und Steph Rohleik und 16-Bit Lolitas und so. Das sind schon die Leute irgendwie, mit denen man in Holland einfach auch tolle Veranstaltungen machen kann. Weißt du denn aber zumindest, ob du mit jemandem zusammen an dem Abend deine Partys machst oder ist es wieder nur Paul van Dyk alleine? Letztes Jahr hast du Markus Schulz dabei gehabt. Wir haben natürlich auch wieder andere Gäste dabei, aber wie gesagt, das wäre dann jetzt wieder, da müsste ich mal nachgucken. Okay. Das hat jetzt nichts dann mit quasi Desinteresse oder Ignoranz, sondern es ist ganz einfach so, dass wir entscheiden solche Sachen ja natürlich immer sehr langfristig. Das heißt, ich bin wahrscheinlich im März hatten wir ein Meeting und haben darüber gesprochen, was wir da machen. Wie, und du weißt das nicht mehr? Das weiß ich jetzt tatsächlich im Einzelnen nicht mehr, weil natürlich irgendwie das eine oder andere zwischendurch schon auch noch anstand und ich immer dann natürlich auch entsprechend Paul, das jeweils nächste versuche im Kopf zu behalten. Muss ich auch gar nicht rechtfertigen, bist du schon längst entschuldigt. Kann man ja auch überhaupt nicht. Also ihr könnt es ja sowieso nachlesen, dann auch auf der Homepage paulvandyk.de beziehungsweise ade hat auch eine Homepage, das wird schon rechtzeitig angekündigt. Auf jeden Fall wollte ich nur erwähnen, dass du in Amsterdam wieder am Start bist. Ist für viele nicht so weit von der deutschen Grenze weg. Amsterdam lohnt sich sowieso immer. Was ist dann zum Beispiel am Amsterdam Dance Event für dich besonders im Vergleich zu Miami oder vielleicht auch Popcom? Oder was ist anders? Also ich glaube, dass in Miami ist es ein Stück weit, dass quasi sich im Rahmen von Partys eben quasi neue Musik etabliert und da entsprechend an den Mann gebracht wird. Beim Amsterdam Dance Event, da geht es dann halt auch schon inhaltlich noch um die anderen. Also auch um Business, ne? Ja, aber ich würde jetzt nehmen, Business hat immer auch dann irgendwie gleich so diesen Geschmack von, da wird dann irgendwie über Geld und Verträge. Es geht auch einfach auch um inhaltliche Sachen. Also da werden einfach wirklich auch kreative Sachen abgesprochen. Zum Beispiel war es ganz einfach so, dass wir im letzten Jahr beim Amsterdam Dance Event zum Beispiel eben diese Zusammenarbeiten mit Alex Morph zum Beispiel quasi wir uns so ausgedacht haben. Ja, mhm. Also das war so abends gegen 19 Uhr, Freitagabends, als wir oben noch in der mittleren Etage warten. Als wir genau, also unterhalten. Genau. Ja. Und so entstehen halt solche Sachen einfach beim kreativ Zusammensetzen und Sachen erarbeiten. Und insofern ist das, was das betrifft, natürlich dann, sagen wir, ein bisschen effektiver. Okay, also, das haben wir auch mal geklärt, für so ein bisschen ein kleiner Blick hinter die Kulissen. Jetzt gehen wir nochmal musikalisch drauf und wollen natürlich von dir wissen, was wir noch in 20 Minuten den Jungs und Mädels draußen bieten kann, den Paul van Dyk Fans, beziehungsweise wir haben ja noch zwei Alben, die wir auch noch raushauen wollen. Ja, dann sollten wir das mal langsam machen. maximal@paulvandyk.de ist die Adresse. Wo legt Paul am Sonntag auf? Wir haben noch ein Remix-Vinyl-Album und wir haben noch das T-Shirt. Und ihr kriegt das handsigniert, wenn ihr euch jetzt anstrengt. Ja, maximal@paulvandyk.de, so einfach geht das. So, und wenn ihr wissen wollt, wo Paul gerade sitzt, paulvandyk.de, Maximalbanner klicken und dann könnt ihr ihn sehen. So ist das. Spezial. Das hier ist Sunshine Live Maximal aus dem Vended Office in Berlin. Wir werden gleich nochmal spazieren gehen, lieber Paul, weil hier wird ganz gut gefeiert mittlerweile heute Abend. Die Leute sind gut drauf, dein ganzes Personal musste ja länger bleiben extra. Ja. Ja, die müssen heute alle bis 24 Uhr arbeiten. So ist es. Und dann hat der gute... Und jetzt, wenn man dann jetzt mal irgendwie an die Gewerkschaft appellieren darf, ja, die machen das alle freiwillig, weil die fühlen sich ja tatsächlich wohl. Und wenn ihr jetzt hättet jetzt natürlich reintöten, würde dann so laut gewerkschaftstechnisch dürften die das gar nicht machen. Ach so. Oh ja, die Gewerkschaft, stimmt. Nee, die sind alle eingeladen zur Party heute Abend. Die hatten ja schon Feierabend 19 Uhr und sind eingeladen. Wir haben ja hier extra, das Office hat Sushi und Calperini aufgefahren. Wir sind hier alle sehr privat gerade. Oh, wir haben noch zwei Gewinner, Paul. Du hast noch jemand, der gewonnen hat. Und zwar das Album, glaube ich zumindest. Genau, und zwar Patrick Heise aus Einbeck, 375711 das Einbeck. Das muss so Marburg-Kassel die Ecke sein, glaube ich. Das weiß ich nicht. Laut Postleitzahl, denke ich. Aber herzlichen Glückwunsch in den Steinweg. Okay, so, wir haben auch noch einen Albumgewinner, nämlich Sebastian Kremkus, und zwar aus Recklinghausen. Und er hat auch die richtige Lösung, das können wir manchmal dazu sagen, den Empire Ballroom in Las Vegas. Er hätte natürlich auch Irland sagen können. Genau. Da bist du morgen, weil es ist auch am Sonntagmorgen. Ja, eigentlich genau. Genau, und deswegen haben wir gesagt, wir lassen beides gelten, weil laut Datum ist Paul natürlich am Sonntag in Las Vegas bei den Video Music Awards und morgen in Irland. Also beide Lösungen gelten. Dann haben wir noch, glaube ich, ein T-Shirt. Wenn der Markus das noch hört, dann können wir nachher noch eine ausdrucken schnell. Die heben wir auf. Die bitte nicht vergessen, persönlich zu signieren. Jetzt nimm doch einfach mal deine Funke und ich würde mal sagen, wir gehen jetzt mal ganz kurz rund, weil ich möchte mal den Leuten danken, die heute Abend natürlich auch hinter den Kulissen arbeiten. Wir haben das schon mal gemacht. Ich weiß jetzt nicht, ob es rauscht. Wenn es jetzt komplett rauscht, dann, wir gehen in die Küche, oder sind sie alle? Genau, die sind alle in der Küche. Wenn es komplett rauscht, dann musst du uns zurückpfeifen. Wenn es ein bisschen rauscht, kann das natürlich sein, was nicht funktioniert. Aber ich glaube... Ich bin weg. Da haben ich höre gar nichts. Oder haben die aber jetzt gerade richtig... Jetzt haben die aber gerade richtig Glück gehabt, ja? Jetzt haben die aber gerade richtig Glück gehabt. Oder sind wir komplett weg? Nein, also man kann uns hören. Das ist nur hat mit den Kopfhörern zu tun. Also ich sehe es am Ausschlag, dass wir komplett auf Sendung sind. Also wir können ruhig weitermachen. Gut, na dann gehen wir. Dann gehen wir weiter. Wenn es rauscht, pfeift uns zurück. Gehen wir jetzt nicht. Das geht also doch. Ja? Ja. So. Das ja, irgendwie. So, hier wird es ja besser. Ich habe gerade. Die Gewerkschaft kann beruhigt sein, das ist eine Privatparty. Genau. Erstmal kann man sagen, steht da die Alexa, die macht Wonnig bei dir hier im Haus. Genau. Und die trauen sich alle nichts zu sagen, das ist ganz klar. Damit zu tun. So, die sind jetzt. Himmels Willen. Um Himmels Willen. Was ist denn hier in der Küche passiert, während wir da drin gearbeitet haben? Ihr wird auch noch, wie ihr wollt, vorstellen wollte. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt zu sehr rauscht. Es rauscht, oder? Ja, das kann jetzt ein bisschen rauschen, aber man hört uns ja noch. Das ist unter anderem der Charles, das ist nämlich der Tourmanager von Paul. Charles, oh, you have to go to Ireland. Das ist schon ganz schön schlimm mit dem Ton. Where are you? Vegas, I think. Las Vegas. You are right, Charles. So, ich geh mal. Paul, ich höre dich gut. Ja, aber wir hören dich kaum. Du solltest vielleicht wieder zurückkommen hier in die Nähe. Also jetzt ist doch echt, es rauscht. Ja, schade. Schade. Also dann müssen wir nächstes Mal eine extra Antenne aufstellen. Genau. Weil jetzt hätte ich gerne noch den Markus, den Gernot und den Jens und den anderen Markus aus abgewirtschaftet, aber oder wie dem auch sei. Also es scheint dann, du hast dicke Wände hier. Kann das sein, dass es an der Altbauwohnung liegt? Ja, waren also die dünner halt, auf dem Kurfürstendamm? Ist halt auf jeden Fall gut gebaut hier. Ja, also ihr seht, alle sitzen noch am Rechner, ein paar stehen in der Küche und ist ein lustiger Abend heute hier. Fotos könnt ihr sehen unter paulvandück.de. Ja, aber nicht die Arbeitsfotos, nicht aus der Küche. Unglaublich, was ein Haufen. Aber ein schöner Haufen und ein lustiger Haufen. So, ich würde sagen, wir haben alles verlost, was wir verlosen konnten. Das sind Nein, das T-Shirt. Au, au. Markus, wir brauchen noch ein T-Shirt. Markus, wir brauchen noch einen Gewinner. Wir brauchen noch einen Gewinner, Markus. Ja, ich glaube auch, das liegt aber vielleicht an meinem Empfänger, weil hier gerade ein bisschen die Batterie leer wird. Markus, wir brauchen noch einen T-Shirt-Gewinner. So, rübergerufen. Vielleicht so für diejenigen, die im Hintergrund hier so ein bisschen reinläuft. Das ist übrigens was Neues von Dubfire. Heißt Roadkill und ist ein super geiler Track. Dubfire ist Ali, eine Hälfte von Deep Dish. Okay. Ja, die, wie man hört, haben die sich musikalisch ein bisschen auseinanderentwickelt. Und der Charam macht dann eben eher so Eddie Murphy Rip-Offs und, und der gute alte Dubfire, also Ali, macht dann solche Sachen. Sehr geiler Track übrigens. Hätten Sie noch eine E-Mail für uns? Ja, okay, kommt. Wir hätten gerne noch eine E-Mail. Ja. Paul, abschließend, es ist leider schon wieder 5 vor 12. Wir könnten natürlich spontan noch eine Stunde weitermachen, aber der Mann muss morgen nach Irland und dann noch in den USA. Und wir wollen natürlich auch die Ruhe gönnen. Paul, erstmal danke für die erneute Einladung. Schön, dass wir heute mal wieder zusammensitzen konnten. Auch, dass du den Stress so mal mit links wegsteckst. Aber so ein bisschen Spaß hast du ja auch dran, ne? Ja, das meinte ich ja vorhin. Also es ist halt so, dass es fühlt sich eben nicht an wie Arbeiten, sondern ich habe halt eben auch entsprechend viel Spaß bei all dem, was ich so mache. Und natürlich an dieser Stelle dann einfach mal auch ein tausendfaches Dank an den ganzen Support, den ich die ganze Zeit von all den Leuten bekomme, die kommen, wenn ich irgendwo auflege, wenn ich irgendwo spiele oder auch eben einfach eben zum Beispiel ein Album kaufen, wenn es dann rauskommt. Wobei, jetzt kann man ja auch nicht sagen, wir sitzen ja bisher im Prinzip zu Hause in deinem Office, fett am Schreibtisch. Nee, ich meine jetzt schon so allgemein. Klar, logisch. Nee, ich rede jetzt, das habe ich schon verstanden. Nein, wir sitzen ja hier wirklich heute ganz gemütlich zusammen. Wir haben dein Besprechungszimmer ein bisschen umgeräumt, wir tragen die Couchen hin und her. Und von daher, das macht mir ja auch Spaß, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Wir machen es ja auch nicht zum ersten Mal. Ja. Ja, wir bereiten uns auch nicht großartig vor, sondern wir lassen den Abend so ein bisschen passieren. Das macht mir so ein bisschen am meisten Spaß. Aber du hast vorhin auch gesagt, du machst das ähnlich, ne? Ja, also so. Wenn ich Interviews mache, dann ist es meistens auch eher so, dass man da so aufeinander losplaudert. Weil letztendlich ist es ja so, ich glaube, dass viele der Leute, die jetzt zuhören, wahrscheinlich, sagen wir mal so, diese Fakten ja ohnehin kennen. Und ich glaube, das Spannende zum Beispiel, wenn ich eben Interviews in meiner Sendung mit Gästen mache, dann ist es schon eher so, dass man versucht eben auch so ein bisschen in den, quasi zwischen den Antworten, die Persönlichkeit der Person irgendwie rauszukitzeln. Das ist viel interessanter. Ja, ich hoffe, dass wir das hin und wieder mal auch schaffen. Das hast du jetzt auch schön gesagt. Dankeschön, gell? Ja. Und wir haben jetzt noch einen Gewinner, und zwar kriegt ihr das T-Shirt und die Vinyls, glaube ich, ne? Genau, und zwar ist das der Christoph Brill aus Blieskastel. Das wiederum ist in Rheinland-Pfalz. Und an der Mosel irgendwo unten. Und bitte lasst mich unbedingt auch gewinnen. Und er spielt am Sonntag in Las Vegas. Oder auch in Irland. Das ist euch selbst überlassen. Datumsmäßig setzen wir da keine Grenzen. Paul, ich sag nochmal danke. Viel Erfolg mit dem Album. Viel Erfolg am 21. bei der offiziellen Popcom-Party. Ich denke mal, dass wir uns vielleicht persönlich spätestens wiedersehen, vielleicht in Amsterdam. Ja. Weil letztes Jahr die Party war nett. Ja. Wie, weißt du gar nichts von, oder was? Markus, komm, sag was. Ich höre dich gerade nicht. Was? Oh, Moment, Entschuldigung. Ist ja ganz peinlich. Am 2.10. ist 10 Jahre Sunshine Live. Ja. So, jetzt komme ich auch schon durcheinander. Siehst du, ich kann auch nicht alles wissen. 2.10., Entschuldigung. 10 Jahre Sunshine Live in Sinsheim. Bist du natürlich bei uns im Maximalzelt, ganz klar. Wie konnte ich das vergessen? Ja, danke. Markus nicht. Dankeschön, dass du da bist. In diesem Sinne euch ein schönes Wochenende, dir einen guten Flug morgen Abend. Dankeschön. Einen fetten Gig in Irland und natürlich auch in Las Vegas. Okay, ciao. Tschüss, Paul. Sunshine Live Maximal Spezial. It's reaching inside of you. You're feeling infected. You're being infected. It's just like a cold. A kiss on your lips. Now you're taking control. I feel like a criminal. Falling apart. Radio. Veranstalter RNO Radio GmbH und Co. KG Mannheim. Verantwortlich Uli Hürter und Jürgen Wiesbeck.